Kapitel 01. Nie wieder München. Friedrich Lenz. Dokumentarische Chronik der politischen Geschehnisse in den Monaten März, August und September 1939, die den Kriegsausbruch herbeiführten. Wählen die. Chronologischer Text. Vorwort: Nie wieder München. Diese Forderung wurde in den gleichen Stunden geboren, da die von München heimkehrenden Staatsmänner für ihr Werk das Münchner Abkommen von ihren Völkern mit stürmischem Beifall überschüttet wurden. Nur 11 Monate später wurde diese Forderung in die Tat umgesetzt und damit der Zweite Weltkrieg ausgelöst, der eine Weltkatastrophe von noch nie dagewesenem Ausmaß verursachte. Das hat aber nicht gehindert, dass seitdem die so erprobte Forderung von gewissen Politikern als angebliche Weisheit immer wieder erhoben und von vielen Menschen auch als richtig angesehen wird. Das kann nur darauf zurückzuführen sein, dass diese die Zusammenhänge nicht kennen, die durch die Verwirklichung dieser Forderung den Zweiten Weltkrieg auslösten. Zu den drei bedeutsamen Wahrheiten, die uns M.A. Neval Chamberlain glücklicherweise hinterlassen hat, gehört jene, die er am 3.10.1939 im Unterhaus aussprach: Polen war zwar die direkte Gelegenheit zum Krieg, jedoch nicht die fundamentale Ursache dazu. Er muss es ja gewusst haben, denn er hat uns im Namen Englands den Krieg erklärt, aber ob es unser Volk, insbesondere unsere Jugend, weiß. Nach der These des Herrn Bundestagspräsidenten Gerstenmaier, die er am 13. Dezember 1960 der deutschen Jugend vortrug, sei das deutsche Volk zwar nicht kollektiv schuldig, aber auf alle Fälle kollektiv haftend, weil Hitler mit Eid und Verfassungsbruch die Deutschen überlistet und ihnen wie den anderen Völkern seinen Krieg aufgezwungen habe. Die Schandtaten des Nationalsozialismus seien im Namen und mit der Zulassung des deutschen Volkes geschehen. An der Kollektivhaftung nehme auch die deutsche Jugend teil, gleichgültig ob sie damit einverstanden sei oder nicht. Wir müssen also jene Handlungen und politischen Geschehnisse, die zu diesem Krieg führten, mit aller Sorgfalt untersuchen, denn nur die völlige Klarheit darüber wird dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob wirklich jene Schuld vorliegt, die eine deutsche Kollektivhaftung erzwingen kann. Diese sorgfältige Untersuchung erscheint mir auch deswegen sehr dringend, weil interessierte Kräfte am Werk sind, die der ahnungslosen Menschheit die Legende aufdrängen wollen, der Ausbruch des Weltkrieges sei nur das bedauerliche 7. Ergebnis diplomatischer Fehler und nicht das Ergebnis einer vorsätzlichen Planung. Man will erreichen, dass mindestens der Schatten einer Schuld weiter auf Deutschland ruht und die Suche nach den wahren Schuldigen eingestellt wird. Gewisse Geister kämpfen daher nur gegen die Lüge von der Alleinschuld ohne rüde Sicht auf die Wahrheit und Deutschlands Interessen. Nun sind seit 1945 und zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, die die Geschehnisse, die zum Kriege führten, teils allein, teils mit behandeln. Es spannt sich ein weiter Bogen vom nichtsnutzigsten illustrierten Tatsachenbericht bis zum mehrbändigen Dokumentarwerk, das mit allen Attributen der Wissenschaftlichkeit und erläuternden Worten eines namhaften Geschichtsforschers ausgestattet ist. Dazwischen liegen zahlreiche Memoirenwerke der Zeitgenossen und Auslassungen amtlicher und halbamtlicher Stellen, in denen die Zeitgeschichte mehr oder weniger tendenziös abgehandelt wird. Ergänzt wird dieses ganze Schrifttum von den hunderten Bänden der verschiedenen Nürnberger Prozesse. Aber fast alle diese Veröffentlichungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens eines, meistens aber mehrere der folgenden negativen Merkmale aufweisen. Erster: Es wird in ihnen nach allen Regeln der Kunst gelogen bzw. geflunkert oder gelogenes bzw. geflunkertes absichtlich oder ungeprüft weitergegeben. Zweiter: Es werden wichtige Tatsachen, deren Kenntnis zu einer richtigen Beurteilung unerlässlich ist, teils absichtlich, teils unwissentlich ausgelassen. Wichtige Dokumente werden in großer Zahl unterschlagen, besonders wenn ihr Inhalt uns entlasten kann. Dritter: Die Geschehnisse werden in einer solchen chronologischen Unordnung dargestellt, dass allein daraus schon erhebliche Fehlurteile unvermeidlich sind. Dieses ergiebige Mittel der Geschichtsverwirrung und Verfälschung haben die betreffenden Verfasser offenbar in Nürnberg gelernt. Vierter: Einzelne Geschehnisse werden in einer völlig falschen Größenordnung dargestellt, je nachdem es zweckmäßig erscheint. Fünfter: Die Verfasser erlauben sich in ihren Kommentaren so viel Fantasie, dass die Tatsachen völlig verdreht dargestellt werden. Nicht einmal bei der Interpretation herangezogener Dokumente wird auf das Erfordernis der Wahrheit Rücksicht genommen. Es wird aus ihnen herausgelesen, was man gerade brautschen kann, obwohl es bei sorgfältiger Nachprüfung des Inhalts nirgends zu entdecken ist. In vielen der in den letzten Jahren erschienenen in- und ausländischen Arbeiten über die Kriegsschuldfrage sind diese negativen Merkmale so häufig, dass die Arbeiten nicht ernst genommen werden können, mögen sie auch noch so sehr als angebliche wissenschaftliche Werke aufgemacht sein oder hochgepriesen werden. Wenn ich sie so scharf ablehne, so geschieht dies wegen der falschen politischen Schlussfolgerungen, die die Verfasser entweder selbst verkünden oder zu denen sie den Leser verleiten wollen, die aber den Tatsachen widersprechen und daher nicht im deutschen Interesse liegen. Als ich mich zu meiner eigenen Arbeit entschloss, war mir bewusst, dass ich peinlich darauf bedacht sein müsste, die vorerwähnten negativen Merkmale zu vermeiden. Andererseits war mir klar, dass selbst die restlose Erfüllung dieser Vor-Acht-Aussetzung nicht ausreichen würde, mich vor dem Vorwurf zu bewahren, dass meine Arbeit schon deswegen nicht voll gewertet werden könne, weil ich kein Wissenschaftler sei und die Vorgänge in einer gewissen Voreingenommenheit einseitig dargestellt wären. Meine Behauptungen seien zwar durch zahlreiche Quellenhinweise gut belegt, aber man könne diese schon deswegen nicht alle nachprüfen, weil man weder die erforderliche Literatur besitze noch die Zeit dazu habe. Es war daher vorsorgliche Notwehr, wenn ich mich zur Abwendung dieser Kritik und Sicherung höchster Beweiskraft entschloss, auf die herkömmliche Form der eigenen Darstellung weitgehend zu verzichten und stattdessen die Geschehnisse in einer dokumentarischen Chronik dadurch zu rekonstruieren, dass ich die Handelnden selbst in ihren Unterhaltungen und Reden, Briefen und Berichten zu Wort kamen lasse. Dieses Material wurde ergänzt durch die teilweise oder ganze Wiedergabe aller Dokumente, die für die Beurteilung von Bedeutung waren. Da die Auswahl der zur Verwendung gekommenen Unterlagen streng nach den Prinzipien der chronologischen Ordnung und Zuverlässigkeit erfolgte, ergab sich ganz von selbst eine gewisse Auslese, durch die zweitklassige Unterlagen verdrängt und bisherige Unklarheiten bei komplizierten Vorgängen beseitigt wurden. Die bloße Aneinanderreihung der Unterlagen ohne Verwendung verbindender Zwischentexte mag mancher Leser oft unangenehm empfinden, wird jedoch bei weitem durch die Tatsache wettgemacht, dass er die Zusammenhänge selbst durch die Einsichtnahme in interessante Dokumente kennenlernt, die er sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Abgesehen davon werden in diesen Dokumenten gewisse Wahrheiten in so treffenden Formulierungen zum Ausdruck gebracht, wie ich dies mit eigenen Worten gar nicht so gut könnte. Es gibt nämlich auch bei der anderen Seite genügend Schlüsseldokumente, die wert sind, bekannt zu werden. Bei wichtigen und komplizierten Vorgängen, deren Zusammenhänge sich über mehrere Tage erstrecken, habe ich dem Leser durch besondere Erläuterungen Hilfestellung gewährt. Naturgemäß musste auch auf solche Geschehnisse eingegangen werden, die sich zwar im Hintergrunde abspielten, aber für den geschichtlichen Ablauf doch von Bedeutung erschienen. Innerhalb der einzelnen Tage sind die Texte soweit möglich nach Ländern in folgender Reihenfolge geordnet: Tschechoslowakei, 1.16.39, Polen, ab 17.03.1939, Frankreich, England, Amerika, Sowjetunion, Italien, Deutschland. Meine fertige Gesamtarbeit umfasst eigentlich die Darstellung der Geschehnisse von der Unterzeichnung des Münchner Abkommens bis zum 3. September und würde insgesamt 6 Bände ergeben. Da diese aber schon aus finanziellen Gründen nicht auf einmal herausgebracht werden können, habe ich mich entschlossen, zunächst nur 3 Monate zu veröffentlichen und zwar den Monat März, in dem die Tat vorbereitet, und die Monate August bis September, in denen sie ausgeführt wurde. Wer mit dem Abschluss des Münchner Abkommens war letztmals der Frieden gerettet worden, einerlei aus welchen Gründen? Es bleibt daher nur die Frage zu klären, danach den Frieden untergraben und den Krieg gewollt bzw. verursacht hat. Deshalb habe ich meine Untersuchung auf die Geschehnisse dieser Zeit beschränkt und darauf verzichtet, auch in Versailles herumzugraben. Wenn sich nun ergäbe, dass der Kriegsausbruch lediglich das Ergebnis diplomatischer Fehler der Beteiligten gewesen sei, so müssten sich die betroffenen Völker mit den Folgen dieser Fehler abfinden, denn ein Schuldstreit wäre dann zwecklose Zeitverschwendung. Bestätige sich jedoch der Verdacht, dass zur Untergrabung des Friedens und Herbeiführung des Krieges vorsätzliche Handlungen mit zweifelhaftem Charakter begangen wurden, dann könnte diese Untersuchung nicht gründlich genug sein und müsste auch das Verschulden aus vorsätzlicher Unterlassung friedenssichernder Handlungen erfassen. Ich bin nun der Überzeugung, dass wenn es nicht möglich wäre, die Schuldfrage durch die genaue Untersuchung der Geschehnisse der entscheidenden 3 Monate und die Geständnisse einwandfrei zu klären, dann dies auch durch eine noch so gründliche Untersuchung der Geschehnisse weiterer Zeiträume nicht möglich sein würde. Aus schwerwiegenden Gründen habe ich darauf verzichten müssen, ein bedeutsames Ereignis darzustellen, das im Monat März in entscheidender Weise den Ablauf der Geschehnisse in negativem Sinne beeinflusste, aber nicht der deutschen Seite zur Last gelegt werden kann. Die am Anfang eingefügte Zeittafel soll dem Leser einen Überblick über die wichtigsten Geschehnisse in den von mir nicht veröffentlichten Monaten gewähren. Von den darin erwähnten Dokumenten bringe ich die Memoranden der deutschen Regierung vom 27. April 1939 an die polnische und englische Regierung, sowie deren Antworten darauf vom 5. Mai bzw. 23. Juni, weil in ihnen die beiderseitigen Standpunkte am klarsten zum Ausdruck gebracht sind. Die gröbsten Lügen und Irrtümer, die sich bis jetzt in die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges einschlichen, habe ich jeweils einzeln behandelt, die Mehrzahl der kleinen jedoch musste mit der richtigen Darstellung der Tatsachen automatisch unter den Tisch fallen. Der Leser möge entschuldigen, wenn ich ihn gewissermaßen zwinge, die beiden Bände nebeneinander zu lesen, das heißt die Dokumente immer gleich dann, wenn auf sie verwiesen wird. Nur im Text bellend, durch den Quellenhinweis DB-Nummer dann kann er sich einen klaren und zusammenhängenden Einblick in die damaligen Vorgänge verschaffen. Zum Schluss möchte ich allen denen recht herzlich danken, die mir in irgendeiner Weise bei meiner Arbeit oder ihrer Herausgabe behilflich waren, denn ohne diese Hilfe wäre sie nicht möglich gewesen. Bedauerlich ist allerdings, dass keine finanziellen Mittel zu erlangen waren, um angesichts des besonderen Charakters des Buches eine erhebliche Herabsetzung des Verkaufspreises zu ermöglichen. Die Arbeit soll ein Beitrag sein zur Erfüllung einer Forderung, die ich schon wenige Jahre nach Kriegsende ausgesprochen habe: die völlige Klärung der Kriegsschuldfrage ist der im Voraus zu zahlende Preis für die glückliche Zukunft des gesamten deutschen Volkes. Heidelberg, im Herbst 1964. Friedrich Lenz. Zeittafel der wichtigsten politischen Geschehnisse in den Monaten Oktober-Dezember 1938, Januar-Februar, April-Juli 1939. Oktober 1938. Erster Duff Cooper, der erste Lord der Admiralität, tritt aus Protest gegen das Münchner Abkommen zurück. 3.6. Das britische Unterhaus debattierte über das Münchner Abkommen. K. Cumberlain findet in der eigenen Partei zahlreiche Gegner. 3. Cumberlain kündigt ein großes Rüstungsprogramm an. 8. Die autonome Slowakei erhält eine eigene Regierung. 9. Adolf Hitler wendet sich in seiner Rede in Saarbrücken gegen die deutschfeindliche Hetze englischer Politiker. 24. Der Reichsaußenminister unterbreitet in Berchtesgaden dem polnischen Botschafter Lipski den deutschen Vorschlag auf Rückkehr Danzigs, den Bau einer exterritorialen Autobahn durch den Korridor nach Ostpreußen und den Abschluss eines 25-jährigen Nichtangriffspaktes. 25. Die englische Regierung erhält hiervon schon am nächsten Tag Kenntnis. November 1938. 2. Der Wiener Schiedsspruch regelt die Grenzstreitigkeiten zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei. 7. In Paris wird der Legationsrat vom Rat durch den Juden Grünspan erschossen. 9. Das Attentat löst in Deutschland Ausschreitungen gegen die Juden aus. 14. Der amerikanische Botschafter Wilson wird aus Berlin abberufen. 19. Der Reichsaußenminister empfängt den polnischen Botschafter Lipski zur Aussprache über den deutschen Vorschlag. Die polnische Antwort ist wenig entgegenkommend. Dezember 1938. 6. Unterzeichnung der deutsch-französischen Erklärung in Paris. Januar 1939. 5. Der polnische Außenminister Beck besucht Adolf Hitler in Berchtesgaden und hat auch mit dem Reichsaußenminister eine Aussprache. 11/13. Ministerpräsident Cumberlain und Lord Halifax besuchen Mussolini. 19. Dr. Hjalmar Graf Schacht wird als Reichsbankpräsident durch Walter Funk ersetzt, bleibt jedoch Minister für besondere Aufgaben. 21. Der tschechoslowakische Außenminister Kwalkowski wird von Adolf Hitler empfangen. 25. Der Reichsaußenminister ist zu einem dreitägigen Besuch der polnischen Regierung in Warschau eingetroffen. 30. In Berlin fand die erste Sitzung des Großdeutschen Reichstages statt. 11. Februar 1939. 6. Cumberlain gibt im Unterhaus ein Beistandsversprechen für Frankreich ab. 15. England verdoppelt die Höchstgrenze seiner Rüstungsanleihe. Die polnische Regierung veröffentlicht die Namensliste der Güter, die zwangsweise parzelliert werden. Am meisten betroffen ist der deutsche Grundbesitz. 16. Die britische und französische Regierung teilen der Genfer Liga mit, dass sie sich in einem künftigen Krieg nicht mehr an die allgemeinen Bestimmungen über die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten für gebunden erachteten. 21. Im Unterhaus wurde von Ministerpräsident Cumberlain und vom Schatzkanzler eine beträchtliche Steigerung der Rüstungsproduktion angekündigt. 24/25. In Warschau fanden vor der deutschen Botschaft deutschfeindliche Demonstrationen statt. Weitere Ausschreitungen wurden aus Posen, Krakau und anderen Städten gemeldet. 28. Reichsaußenminister von Ribbentrop warnt Botschafter Lipski wegen dieser Ausschreitungen. April 1939. 1. Anlässlich des Stapellaufes des Schlachtschiffes Tirpitz in Wilhelmshaven wendet sich Adolf Hitler in seiner Rede gegen die Einkreisungsbemühungen der Westmächte. 3. bzw. 11. Adolf Hitler gibt in einer Routineweisung militärische Anordnungen für den Fall Weiß, den Eventualfall kriegerischer Verwicklungen mit Polen. 4. Der polnische Außenminister Beck trifft zu einem dreitägigen Besuch in London ein. 7. Italien besetzt Albanien. 11. Eine polnische Militärdelegation begibt sich zu militärischen Besprechungen nach London. 13. Die englische Regierung gibt Garantieerklärungen für Griechenland und Rumänien ab, denen sich die französische Regierung anschließt. 14. Präsident Roosevelt richtete an Adolf Hitler und Mussolini gleichlautende Botschaften, in denen er Grenzgarantien für zahlreiche europäische Staaten verlangte. 18. Der rumänische Außenminister Gaffenkupfer wurde in Berlin von Adolf Hitler und Reichsaußenminister V. Ribbentrop empfangen. 26. Cumberlain kündigt für England die sofortige Einführung der Wehrpflicht an. 27. Die Reichsregierung lässt der polnischen und britischen Regierung je ein Memorandum überreichen, in denen sie feststellt, dass durch einseitige Handlungen dieser Staaten das deutsch-englische Flottenabkommen und das deutsch-polnische Abkommen außer Kraft gesetzt seien. 28. Adolf Hitler antwortet im Reichstag auf die Botschaft des Präsidenten Roosevelt und geht dabei auf die deutsche Haltung zu den Garantieerklärungen für Polen, Griechenland und Rumänien ein. Ferner gibt er die deutschen Vorschläge an Polen bekannt. 12. Mai 1939. 3. Der bisherige Außenminister der Sowjetunion Litwinow wird durch Molotow ersetzt. 5. Der polnische Außenminister Beck antwortet im Sejm auf Hitlers Rede. Die polnische Regierung beantwortet in einem Memorandum das deutsche Memorandum vom 27.04.2012. England und die Türkei schließen ein langfristiges Beistandsabkommen. 22. In der Reichs-KNZ-Lei wird der deutsch-italienische Bündnispakt unterzeichnet. 29. In Warschau traf eine britische Militärdelegation zu Besprechungen ein. 31. Deutschland und Dänemark schließen einen Nichtangriffspakt. Bis zum 31. Mai sind aus Polen 5000 Volksdeutsche geflüchtet. Juni 1939. 1. Prinz Regent Paul von Jugoslawien trifft mit seiner Frau zu einem Staatsbesuch in Berlin ein. 7. Unterzeichnung der Nichtangriffspakte mit Estland und Lettland. 23. England beantwortet in einem Memorandum das Deutsche vom 27.04. 30. Im Juni sind 11355 Volksdeutsche aus Polen geflohen. Juli 1939. 10. Chamberlain sagte im Unterhaus, dass Danzig wohl eine rein deutsche Stadt sei, aber sowohl wirtschaftlich als vor allem strategisch von lebenswichtiger Bedeutung für Polen. 1722. Der britische Generalinspekteur Einsiedel besuchte Polen, um die polnische Wehrmacht zu besichtigen und militärische Gespräche zu führen. Die Geschehnisse im Monat März 1939. Mittwoch, den 1. März 1939, der Kabinettschef des tschechischen Außenministers Kwalkowski, Gesandter Masaryk, suchte das Auswärtige Amt auf und trug Legationsrat Altenburg Folgendes vor: Die tschechoslowakische Regierung sei weitgehend bemüht, die deutschen Wünsche zu erfüllen. Der Außenminister sei ein Verfechter der Verständigung mit Deutschland, woran man nicht zweifeln dürfe. Die Regierung sei für jeden deutschen Ratschlag dankbar, wie das Ziel der Neutralisierung der Tschechoslowakei gefördert werden könne. Er erörterte dann das tschechische Verhältnis zur Karpato-Ukraine. Die polnische und ungarische Agitation beschränke sich nicht nur auf eine Lostrennung der Karpato-Ukraine, sondern fördere auch gewisse UN-Abhängigkeitsbestrebungen der Slowakei. Die Regierung sei zur Herbeiführung eines freundschaftlichen Verhältnisses mit dem Reich zu folgenden Garantien bereit: a. Die Wünsche der Reichsregierung hinsichtlich der Stellung der deutschen Volksgruppe würden weitgehend berücksichtigt werden. B. Man sei bereit, einen deutschen, von Berlin vorgeschlagenen Minister, in das Kabinett zu nehmen. C. Die Umorganisation und Verkleinerung der Armee solle nach den Wünschen von Berlin durchgeführt werden. D. Baldiger Abschluss der Grenzziehungsarbeiten werde erwünscht. E. Baldiger Zusammentritt der Kommission für den Minderheitsschutz. F. Ausarbeitung eines Planes für enge Wirtschafts- und Währungspolitik. Zusammenarbeit der beiden Länder. Herr von Altenburg wies darauf hin, dass das Staatsverteidigungsgesetz sowie die auf ihm basierenden Regierungsverordnungen immer noch in Geltung seien und dass das den vier Hauptmächten übergebene Memorandum in der Garantiefrage in Berlin verstimmt habe. Daher Altenburg erklärte, dass der größte Teil der von Herrn Masaryk angeschnittenen Fragen über seine Kompetenzen hinausginge, bat er, vom Staatssekretär empfangen zu werden und nicht, wie Herr Altenburg behauptete, von Herrn V. Ribbentrop selbstständig. Dieser kann auch nicht gesagt haben, man solle Herrn Masaryk hinauswerfen, denn er wurde am 2. März nochmals von Herrn Altenburg empfangen, der ihm andeutete, dass die deutsche Regierung keineswegs von der Haltung der Tschechen gegenüber Deutschland befriedigt sei. WSTRP DAG. BIC, VIS. Nummer 285, ADAP 4S 193F, Stern. Der slowakische Politiker Durkanski wurde von Außenminister V. Ribbentrop privat empfangen. Dieser versicherte ihm, dass die Reichsregierung im Falle der 15. 1. März 1939 Selbstständigkeitserklärung der Slowakei bereit sein würde, deren Grenzen gegen jede Aggression von außen zu garantieren. Durkanski, mit Tissö bei Hitler, S5, Staatssekretär Weizsäcker, teilt Botschafter Henderson auf seinen Brief vom 25.02. mit, dass der Herzog von Coburg tatsächlich vor seiner Rede auf den von Hitler gebrachten Satz vom Nutzen einer vertrauensvollen deutsch-englischen Zusammenarbeit besonders hingewiesen wurde. ADAP 4S 367, Stern. In England wird folgendes Flottenbauprogramm verkündet: 2 Schlachtschiffe, 1 Flugzeugträger, 5 Kreuzer, 2 Zerstörerflottillen mit je 10 Fahrzeugen, 5 U-Boote, 2 Begleitschiffe, 20 Schnellbegleitschiffe, 10 Minenräumboote, 1 Schnellminenleger, 1 Mutterschiff für Torpedoschnellboote, 1 Flusskanonenboot, 1 Hospitalschiff, 6 Torpedoschnellboote, 2 Küstenwachtschiffe, 1 Zielübungsboot und zahlreiche kleinere Fahrzeuge und Ergänzungsschiffe. Jahrbuch für Auswärtige Politik 1940, S25F. Sternministerpräsident Chamberlain nahm mit mehreren Kabinettsmitgliedern und Winston Churchill an einem Empfang des russischen Botschafters Marski teil. Die Presse wies besonders darauf hin, dass bisher noch kein Führer der konservativen Partei in seiner Stellung als Ministerpräsident an einem Empfang des Vertreters der Sowjetunion teilgenommen habe. Backreis 1939, S54, Stern. Der britische Botschafter in Washington übermittelte eine Nachricht Lord Halifax an Roosevelt, worin es hieß: Nach den letzten englischen Informationen habe Herr Hitler für die gegenwärtige Zeit den Gedanken aufgegeben, eine unmittelbare Krise herbeizuführen, wie er das zu Jahresbeginn ins Auge gefasst zu haben schien. Es deute nichts auf eine nahe bevorstehende Mobilmachung in Deutschland. Botschafter Henderson habe den Eindruck gewonnen, dass Hitler zurzeit kein sofortiges Abenteuer plane. Tenzil, S493, Stern. Auf einem Diener, das Adolf Hitler dem diplomatischen Korps gibt, fällt dem französischen Botschafter Colundra nichts Außergewöhnliches auf, abgesehen von dem besorgten Ausdruck Hitlers. Göring dagegen erzählt mir, er werde die Gelegenheit dieser ruhigen Zeit wahrnehmen und auf einen Monat an die italienische Riviera auf Urlaub gehen. Er strahlte förmlich. Denken Sie doch, einen Monat, einen ganzen langen Monat, auf Urlaub. Und für diese Zeit gebe ich alle Geschäfte ab, ich will keine Verantwortung tragen. Colundre, S351, Stern 16, 2. März 1939. Botschafter Henderson sagte Hitler, dass die einzige Frage, die die zwei Länder noch voneinander trennte, die Kolonialfrage sei. Er bewundere das britische Empire und habe keinen Wunsch, etwas dagegen zu unternehmen, aber England müsse als Gegenleistung die besondere Position Deutschlands auf dem Kontinent anerkennen. DBFP 4 Nummer 163, Stern. Am Tag der Luftwaffe wies Hermann Göring in einer Feierstunde im Reichsluftfahrtministerium auf die Stärke unserer Luftwaffe hin und betonte, dass der deutsche Vorsprung unter allen Umständen gehalten werden müsse, um die auf die Wehrmacht sich stützende Friedenspolitik Deutschlands zu gewährleisten. Die Luftwaffe erfordere in diesem Jahre noch eine gigantische und gewaltige Anstrengung. Er verlange daher von jedem die letzte Hingabe an die Arbeit und an das Ziel. Die großen Staaten habe ein Rüstungsfieber erfasst und als Deutschland noch waffenlos war, hätten sie die ehrlich gemeinten Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung abgelehnt, während sie jetzt aber sich bemühten, uns Deutsche für ihre ungeheuren Rüstungsausgaben verantwortlich zu machen. Backreis, 1939, S 53, Stern. Donnerstag, den 2. März 1939, der rumänische Außenminister Gavin Kupfer traf zu einem dreitägigen Besuch in Warschau ein. Er berichtet über sein Gespräch mit Außenminister Beck. Mein Vertrauen, hatte er mir damals erklärt, gründet sich auf gründliche Erfahrung. Seit 1935 waren alle Erklärungen, die Hitler mir zu geben beliebte, gerecht und wahr. Niemals sind sie durch die Tatsachen widerlegt worden. Ich habe mit ihm von Mann zu Mann, von Soldat zu Soldat gesprochen, die Verpflichtungen, die er übernommen hat, sind stets eingehalten worden, bis heute hat er mich niemals getäuscht und als ich ihm gezeigt hatte, dass auch Benesch mehr als eine Versicherung erhalten hatte, bevor er getroffen wurde, hatte mir Beck mit einem gewissen Humor geantwortet, das ist nicht das Gleiche. Die Tschechoslowakei ist mir immer als eine Karikatur auf das Österreich der Habsburger erschienen. Alles an diesem Staat war unbrauchbar und provisorisch. Ich wusste seit Januar 1938, dass Deutschland nach der Besetzung Österreichs daran gehen werde, die Sudetengebiete zu annektieren. Der deutsche Plan hätte vielleicht auf die baltischen Länder übergegriffen, wenn ich mich beeilt hätte, Wilna zu besetzen und die Beziehungen zwischen Polen und Litauen enger zu knüpfen. Die Westmächte ihrerseits waren nicht entschlossen, sich Deutschland zu widersetzen, sie mussten bis an den Rand des Abgrundes bis nach München gehen, sie waren nicht bereit, den entscheidenden Schritt zu tun. Darum hat Polen nach seiner Art der internationalen 17. 2. März 1939 Situation Rechnung getragen. Es gab nur noch ein Problem zu lösen, das der Tschechoslowakei, es ist gelöst worden. Und der Minister hatte hinzugefügt, was die Tschechoslowakei betrifft, so bin ich der Ansicht, dass die Krise noch nicht beendet ist. Ich kenne die wahren Absichten Deutschlands gegenüber diesem Lande nicht, aber man muss die Augen offen halten und auf bevorstehende neue Überraschungen gefasst sein. Die Danziger Frage machte ihn nicht besorgt. Es ist wahr, hatte er zu mir gesagt, dass Danzig nationalsozialistischer ist als das ganze Deutschland. Aber mein letztes Abkommen mit Ribbentrop und die jüngsten Erklärungen Hitlers schützen mich vor jeder Überraschung. Und als ich ihn gefragt hatte, ob die Ruhe, die er an den Tag legte, nicht von der Tatsache herrührte, dass er den Danziger Fragen nur eine geringe Bedeutung beimesse, hatte er mir lebhaft geantwortet, ganz gewiss nicht. Danzig ist für uns unentbehrlich. Niemals werden wir seinen Anschluss an Deutschland zulassen. Durch diesen Hafen an der Mündung der Weichsel gehen 7 Millionen Tonnen unseres Exports, während 10 Millionen Tonnen über Gdingen exportiert werden. Wenn man Danzig anrührt, bedeutet das den Krieg. Aber warum sollte man daran rühren, da doch das Schicksal dieser Stadt immer auf freundschaftliche Weise zwischen Deutschland und uns geregelt werden kann? Gavin Kupfer, S 49 FF, Stern. In seinem Begleitbericht zur deutschen Not vom 28. Februar wegen der Garantie für die Tschechoslowakei schreibt Botschafter Kolundre seiner Regierung, auf den ersten Blick ist dieses Dokument also weit davon entfernt, hinsichtlich der kommenden Absichten der Hitler-Politik, in Bezug auf die Tschechoslowakei, FGBNA 51, beruhigend zu sein. Stern. Nach einer Meldung des deutschen Nachrichtenbüros aus London wurden in den Pariser Außenvierteln Schutzgräben angelegt und im Auftrag des seine Departements mit dem Ausbau der Untergrundbahnstationen zu Massenschutzräumen begonnen. Der englische Minister für die zivile Verteidigung versicherte im Unterhaus nach einem Überblick über das bisher Geleistete, dass alle Vorbereitungen äußerst beschleunigt würden. Innerhalb der letzten wenigen Monate habe sich der Stab des Luftschutzes mehr als verdoppelt. Stern, Dokumentarische Zeitchronik S 23, Außenminister Barnett las dem britischen Botschafter Phipps Auszüge aus einem vor. Kolundre glaube, dass der Telegramm des französischen Botschafters in Berlin 18. 3. März 1939 Augenblick günstig sei für die Verbesserung der französisch-deutschen Beziehungen und dass die deutsche Regierung gut gesinnt sei. Herr Kolundre habe mit Herrn V. Weizsäcker ein Interview gehabt, bei dem dieser äußerst ernstlich über den von Herrn Hitler und Herrn V. Ribbentrop empfundenen Ärger gesprochen habe, weil die Gerüchte in der französischen und britischen Presse von einem deutschen baldigen Angriff auf Holland oder die Schweiz nicht aufhörten. Das seien giftige und gefährliche Lügen, die aufhören müssten. Herr Kolundre meinte dazu, dass sich später leicht eine gefährliche Lage entwickeln könne, wenn dann, sobald es offensichtlich wäre, dass keine solchen Angriffe gemacht werden, die Presse zu triumphieren beginne und es so hinstelle, dass diese Angriffe nur wegen der französischen und britischen Rüstung aufgegeben worden wären. Der britische Botschafter Henderson sei der gleichen Auffassung. Das französische Gelbbuch enthält dieses Telegramm nicht. DBFP 4 Nummer 165, Stern. Nachdem Papst Pius XI am 10.2. verstorben war, wurde Kardinal Pacelli, der 13 Jahre lang in Deutschland Nuntius war, zum Papst Pius XII gewählt. Stern. Freitag, den 3. März 1939, Staatssekretär V. Weizsäcker empfing den tschechoslowakischen Gesandten Mastny zur Rücksprache über die Garantiefrage und erläuterte ihm den Inhalt der deutschen Antwortnot vom 28. Februar an Frankreich und England. Herr Mastny glaubte versichern zu können, dass die tschechoslowakische Regierung in der Garantiefrage keine weiteren Schritte mehr tun würde, ohne vorher an Berlin heranzutreten. Er betonte wiederum, dass durch eine Garantie der heutige Schwebezustand beendet und es der Prager Regierung erleichtert würde, mit Elementen im Lande fertig zu werden, die eine Anlehnung an Deutschland ungern sehen. Im Übrigen seien diese Elemente ohne wirklichen Einfluss und nicht ernst zu nehmen. Auf diesen Einwurf erwiderte Herr von Weizsäcker, dass die vorliegenden Nachrichten zu einer entgegengesetzten Anschauung Veranlassung gäben und man wolle gerade vermeiden, den Quertreibern durch vorzeitige Garantie den Rücken zu stärken. Daher Mastny versuchte, dem Gesandten Masardjik einen Empfang zu vermitteln, bog der Staatssekretär in Kenntnis dessen, was dieser auf dem Herzen, Adab 4S195, hatte, den Wunsch ab. Stern. Aus dem Bericht des italienischen Außenministers Cianö über seinen Besuch in Warschau interessieren folgende Ausführungen: Polen ist trotz aller Bemühungen 3. März 1939 der Politik Becks von Grund auf und wesenhaft antideutsch. Die Gespräche mit dem Außenminister Beck haben einen ziemlich allgemeinen Charakter gehabt. Polen wird die Politik des Gleichgewichts weiter verfolgen, die ihm durch seine meiden geografische Lage auferlegt ist. Mit Deutschland hält es Beziehungen der guten Nachbarschaft mühselig aufrecht, wenn man die zahlreichen geistigen und konkreten Elemente des Gegensatzes erwägt. Hinsichtlich Danzigs besteht die feste Absicht, zu einer definitiven und klaren Situation zu gelangen, aber Beck will, dass sie aus freien diplomatischen Verhandlungen hervorgeht und möchte dabei den überflüssigen, künstlichen und ärgerlichen Druck der öffentlichen Meinung für Freund, I, S410, Stern, DB, Nummer 1, in der Bestimmung des Preises für unsere zu Botschafter Henderson übersendet Lord Halifax ein Memorandum des britischen Militärattaches in Berlin. Er führt selbst dazu aus, Zusammenarbeit und den Augenblick, in welchem das günstige Geschäft gemacht werden kann, ist es wesentlich, die wirkliche Ausdehnung der deutschen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber auch ihre wirklichen Ziele, richtig zu schätzen, besser als ich dies jetzt kann. Man muss von Hitlers eigenem Ausspruch, exportieren oder sterben, ausgehen. Kann Deutschland seine gegenwärtigen Bewaffnungswettrennen in derselben Zeit fortsetzen, in der es seine Exporte anwachsen lässt? Es ist letztlich zweifelhaft, ob es dies kann. Nach meiner Ansicht, wenn Hitlers Ziele legitim sind und wenn er wirklich überzeugt wäre, was ich nicht glaube, dass die Westmächte im Hintergrund USA keine Absicht haben, Krieg gegen Deutschland zu führen, würde er keine Gründe haben, mit seinen eigenen vitalen Interessen und in deren Verfolgung zu zögern, schnell einen Teil der Rohmaterialien von der Wiederbewaffnung zum Export umzuleiten. Stern, DBFP 4, Nummer 172, der britische Botschafter in Rom teilte mit, dass sein Militärattaché mit dem Deutschen gesprochen habe, der ihm sagte, dass seine Kollegen, die in Berlin zu einer Konferenz versammelt waren, alle durch die Darlegung beeindruckt waren, die der Militärattaché in London von der britischen Aufrüstung gab. Herr V. Ribbentrop wäre zuversichtlich, dass es für eine lange Zeit keinen Krieg geben würde. DBFP 4 Nummer 169, Sternwertung. Der deutsche Gesandte Fabricius teilt aus Bukarest mit, dass England eine größere Wirtschaftsoffensive in Rumänien beabsichtige. Es interessiere sich für die aus der rumänischen Wälder. Wenn er eine Drahtanweisung bekäme, dass mit 24. März 1939 baldiger Fortsetzung der Voltat-Besprechungen zu rechnen sei, könne er die rumänische Regierung veranlassen, die englischen Vorschläge dilatorisch zu behandeln. Adab V. S340F, Stern. Der amerikanische Botschafter Bidal in Warschau berichtet seinem Außenminister über ein Gespräch mit Außenminister Beck. UA, ich bin der Meinung, die polnische Regierung wird die Möglichkeit zu vermeiden suchen, sich in einer Lage zu befinden, wo sie mit irgendwelchen Zusagen bis zum Äußersten gegangen ist, nicht nur gegenüber den Achsenmächten, sondern auch gegenüber den Westmächten, möglicherweise nur, um später fallen gelassen zu werden und der Rache der einen oder beiden Enden der Achse überlassen zu sein im Falle einer möglichen Auseinandersetzung zwischen der letzteren und London und Paris. Seitens weiß ich, dass Beck und die anderen Regierungsmitglieder und die militärischen Kreise hier die feste Haltung, die vom Präsidenten und seinen Regierungsmitgliedern manifestiert wird, und unseren Verkauf von Flugzeugen an Frankreich und England und das Rüstungsprogramm unserer Regierung als Musik für ihre Ohren begrüßen. Darüber hinaus sehen Sie, dass dies alles die westeuropäischen Demokratien versteift und die Diktatoren gehetzt hat, ihre jeweiligen gemeinsamen Positionen zu überprüfen. Die polnische Regierung hofft aufrichtig, dass die jüngsten Zeichen von Versteifung der europäischen Demokratien sich fortsetzen werden und dass die Diktatoren zumindest für eine Weile fortfahren, den Ton ihres früheren UN-Gestühm zu modulieren. Darüber hinaus ist es gut, daran zu denken, dass Beck grundsätzlich erkennt, dass im Falle eines Konfliktes zwischen den Achsen Berlin-Rom und Paris-London Polens einziger Ausweg vor einer schließlichen deutschen Aggression in Polens Beteiligung auf der Seite einer siegreichen demokratischen anderer Front liegen würde. Inzwischen jedoch wird Polen aufgrund der vorher zitierten Umstände und seiner delikaten geopolitischen Lage abwarten und sehen. Foreign Relations 1939 BDES 2628, der Leser möge beachten, welche abschreckende Wirkung die Maßnahmen der Alliierten schon Wochen vor dem deutschen Einmarsch in Prag und vor der Rückgliederung des Memelgebietes auf die Polen ausübten. Stern Samstag, den 4. März 1939, der deutsche Generalkonsul in Thorn teilt mit, dass die vergangene Woche keinerlei Entspannung gebracht habe und weitere Demonstrationen gegen das deutsche Volkstum gemeldet seien. Der Boykott gegen die Deutschen würde auf alle deutschen Ladeninhaber ausgedehnt und auch auf solche polnische Geschäfte, in denen 21. März 1939 die Kundschaft in deutscher Sprache abgefertigt würde. In der Nacht vom 28. Februar auf 1. März seien in Bromberg überall Plakate angeklebt worden, in denen zum Wirtschaftsboykott der Deutschen aufgefordert wurde. DWB 2 Nummer 154, Stern Reichsaußenminister V. Ribbentrop erklärte dem ungarischen Gesandten, dass die Reichsregierung keine F-Erklärung zusammen mit Italien in dem vorgeschlagenen Sinne abgeben könne, wonach Ungarn ein erstes Anrecht auf das Gebiet der Karpato-Ukraine habe, beziehungsweise bei einer Neuregelung ihm dieses Gebiet zugesprochen werden solle. Ungarn müsse Geduld haben. Wenn sich irgendwelche Ungarn interessierende Entwicklungen der tschechischen Frage ergeben sollten, würde er ihn orientieren. ADAP 4 Nummer 179, Stern der Reichsminister des Innern teilt dem Auswärtigen Amt mit, dass die am 27. Februar begonnenen deutschen Verhandlungen über Minderheitsfragen zum Abschluss gelangt sind, aber leider ein durchaus unbefriedigendes Ergebnis gehabt haben. Die Polen dächten nicht daran, ihre Politik gegenüber der deutschen Volksgruppe irgendwie zu ändern. Wenn sie auch in weniger wichtigen Gebieten zu kleinen Zugeständnissen bereit seien, so seien sie jedoch bestrebt, in den Fragen, die das Leben der deutschen Volksgruppe berühren, ihre bisherige Entdeutschungspolitik mit allem Nachdruck, DWB 2 Nummer 178, fortzusetzen. Stern der Reichsaußenminister teilt dem Generalkonsulat in Genf mit, dass er die Aufhebung der Völkerbundsgarantie für die Danziger Verfassung begrüßen würde und insoweit keine Bedenken gegen die Entwicklung in Richtung englisch-französischer Absichten bestünden. Er sei bereit, Herrn Burkhardt zu empfangen. ADAP VS 148, Sternbotschafter Ken ARD gibt Lord Halifax bekannt, dass Außenminister Beck am 3.4. in London eintreffen und folgende Themen zur Diskussion stellen wolle, außer einem allgemeinen Überblick die Fragen der Kolonien, Juden und Danzig. Das Reich nehme eine vernünftige Haltung ein, sogar ungeachtet der jüngsten Ereignisse. DBFP 4 Nummer 175, Stern 22.5. März 1939. Der konservative Politiker Robert Boothby führte in einer Versammlung in Edinburgh aus, das Hauptinteresse des britischen Weltreichs und der Sowjetunion ist heute die Erhaltung des Friedens. Die Hilfsquellen und Kräfte, über die sie verfügen, bilden zusammengenommen eine unüberwindliche Macht. Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Russland würden das europäische Gleichgewicht zugunsten der westlichen Demokraten beeinflussen, und dies wiederum würde eine sofortige Rückwirkung auf Mittel- und Osteuropa ausüben. Boothby, S 249, Stern der deutsche Gesandte Smith sendet dem Auswärtigen Amt aus Teheran einen Bericht über die englische Haltung und deutschfeindliche Aktivität, der im vollen Umfang im DB Nummer 2 wiedergegeben ist. Stern 5. März 1939, die Aufzeichnung des Gesandten Altenburg über seine Rücksprache vom 1.3. mit dem Gesandten Masardiek wird dem Auswärtigen Amt mit dem Vermerk des Legationsrates Hevel zurückgegeben, Führer desinteressiert. Stern Hermann Göring ist zum Kuraufenthalt in Sanremo eingetroffen. Stern Reichsminister Dr. Goebbels führte zur Eröffnung der Leipziger Messe aus, also folgert daraus logisch, dass Deutschland nur so viel im Ausland zu kaufen in der Lage ist, als ihm an entsprechenden hochwertigen deutschen Erzeugnissen abgenommen wird. Versuchen wir diese Frage ganz abseits von politischen Machtverhältnissen zu untersuchen und zu lösen, so kommen wir hier zu einer durchaus fairen und anständigen Verständigungsmöglichkeit. Sie ist der Welt noch einmal in der Rede des Führers vom 30. Januar 1939 vor dem Deutschen Reichstag gezeigt worden. Es ergibt sich danach für uns nicht nur die Notwendigkeit des Exportes, sondern auch der unerbittlichen Entschlossenheit zur Steigerung der deutschen Warenausfuhr. Denn Deutschland muss 140 Bewohner auf einem Quadratkilometer im eigenen Lande ernähren. Andere Länder, die in dieser Beziehung viel glücklicher daran sind und sich deshalb auch den Luxus einer demokratischen Staatsführung leisten können, zählen bis zu 12 und 13 Millionen Arbeitslose. In Deutschland ist demgegenüber ein ständig steigender Arbeitermangel festzustellen, Josef Goebbels, Die Zeit ohne Beispiel, S 56, 23. März 1939, Montag, den 6. März 1939, die Zentralregierung in Prag enthob durch Dekret des Staatspräsidenten Hacha den karpato-ukrainischen Landesminister Rivai seines Amtes und übertrug das Innen-, Finanz- und Verkehrsressort dem tschechischen General Prchala, der damit Militärdiktator des Landes wurde. Sie schuf damit ein Präjudiz für die Slowakei. Der karpato-ukrainische Ministerpräsident Voloshin protestierte gegen die Ernennung Prchalas und bezeichnete sie als ein Misstrauensvotum gegen das karpato-ukrainische Volk und Beweise, dass die Prager Regierung die autonomen Rechte des Landes beschränken wolle. Buda Reis, 1939, S58, Stern. Der britische Gesandte Newton berichtet aus Prag, dass die Verhältnisse zwischen den Tschechen und Slowaken auf eine Krise zusteuerten. Von einem Gewährsmann habe er gehört, dass sich die Dinge seitens der Slowaken für eine Forderung nach finanzieller Unterstützung zugespitzt hätten. Die Tschechen hätten sich dazu bereit erklärt unter dem Vorbehalt entsprechender Garantien, dass die Slowaken eine Politik der Loyalität gegenüber dem tschechoslowakischen Staat verfolgten, eine Sache, hinsichtlich der die jüngsten Äußerungen der slowakischen Führer Platz für Zweifel ließen. Die Slowaken sollen auch ein unangemessenes Maß an Selbstständigkeit in Heeresangelegenheit verlangt haben. Welche Rolle Deutschland in dem Streit spiele, falls es eine spiele, sei eine Sache der Mutmaßung. Zwei Slowakisti-Minister seien letzte Woche in Begleitung von Fachleuten in Berlin gewesen. Unterdessen hätten die Beziehungen zwischen den Slowaken und der Regierung und ihren deutschen Minderheiten gewisse Zeichen von Spannung gezeigt. DBFP 4 Nummer 180, Stern. Der polnische Militärattaché in Berlin, der vor kurzem aus Warschau zurückgekehrt war, sagte zu seinem britischen Kollegen, dass die antideutschen Demonstrationen, die während Graf Czarnöls Besuch inszeniert wurden, Graf Czarnöl zeigen sollten, dass keine Frage davon sein könne, Polen in die Planetenbahn der Achse zu ziehen, wenn Bid auch Italiens Freundschaft schätze. Die Frage einer deutschen Aktion sei einstweilen weniger akut geworden. Der polnische Attaché versicherte, dass es während dieser Generation keine Möglichkeit gäbe, dass sich Polen aggressiv mit Deutschland gegen Russland zusammentue, und andererseits habe Polen überhaupt keine Absicht, in irgendeiner Weise Deutschland gegenüber nachzugeben. DBFP 4 Nummer 181, Stern 24. Dienstag, den 7. März 1939, der slowakische Minister Sidor fuhr mit dem Finanzminister Teplanski zu den Verhandlungen mit der Zentralregierung nach Prag. Über diese berichtet der deutsche Geschäftsträger, dass die Slowaken wünschten, a. eine Herabsetzung des Anteils an den finanziellen Lasten, b. Verabschiedung des Generals Surovi als Minister für Landesverteidigung, c. Gewährung weitgehender Zuständigkeiten an slowakische Delegierte in gemeinsamen Ressorts. Die Führung der Halinka-Garde erörterte z. Sie hat zwei Möglichkeiten. Erster. Slowaken lassen Verhandlungen nach wenigen Tagen scheitern, worauf die Pressbürgerregierung unter Hinweis auf Verweigerung ihrer Rechte sofort die UN-Abhängigkeit erklären und sich für ein enges wirtschaftliches Zusammengehen mit Deutschland aussprechen würde. Zweiter. Im Interesse besserer Vorbereitung dieser Absichten sollen die Verhandlungen bis Ende März hingezogen und dann die Unabhängigkeit erklärt werden. Kwalkowski habe ihm noch mitgeteilt, die Prager Regierung habe den Slowakern freigestellt, die Unabhängigkeit ihres Landes zu erklären, falls sie diese für ihr Land wünschenswert hielten. Er glaube aber eher an eine Einigung als an ein, Adab 4 S 196f, Scheitern der Verhandlungen. Stern. Nach Holtak soll der slowakische Minister Durzenski an diesem Tage bei Göring gewesen sein. Er bringt sogar unter der Nummer XVI ein Dokument darüber zum Abdruck, das dem Nürnberger Protokoll, 2816 PS, entnommen ist, aber überhaupt kein Datum der angeblichen Besprechung enthält. Er beruft sich nun in einer Anmerkung darauf, dass diese Besprechung vom 7.3.1939 in einer Aufzeichnung enthalten sei, die am 9.8.1939 im Büro des Staatssekretärs Kepler G.I. gemacht worden wäre. Diese Aufzeichnung bzw. eine Kopie von ihr ist aber ein echt Nürnberger Dokument, da es weder einen Kopf, noch eine Unterschrift, noch eine sonstige Angabe trägt, dass es tatsächlich im Büro Kepler gefertigt wurde. Durzenski kann schon deswegen nicht am 7. März mit Göring verhandelt haben, weil dieser schon seit 5. März in Sanremo zur Kur weilte. Das Ganze ist eine Fälschung, die die Schuld an den tschechisch-slowakischen Streitigkeiten mit einer deutschen Intervention begründen sollte. Holtak, S109, Stern. Mittwoch, den 8. März 1939, Ministerpräsident Tissö lehnte es ab, mit seinen Ministern eine Einladung der Zentralregierung zu Besprechungen in Prag Folge zu leisten. Nur der Stellvertreter 25. Tende tschechoslowakische Ministerpräsident Karel Sidor und der Minister Pavel Teplanski nahmen als slowakische Vertreter daran teil. Die Verhandlungen scheiterten, weil die Slowaken einen größeren Einfluss im Verteidigungs- und Außen, Durkanski an den Verfasser, Ministerium verlangten. Stern. Der deutsche Geschäftsträger in Prag teilt mit, dass Außenminister Kwalkowski in dringender Form ausgeführt habe, wie sehr ihm daran liegen würde, konkrete deutsche Wünsche hinsichtlich der von Prag in Karpato-Ukraine und Slowakei zu verfolgenden Politik zu erfahren. Er habe ihm mit dem Hinweis geantwortet, er habe ja selbst den Wiener Schiedsspruch als maßgebend für die Tschechoslowakei bezeichnet. Adab 4, S198, Stern. In einem weiteren Telegramm teilt der Geschäftsträger mit, dass die Selbstständigkeitsforderungen der Slowakei so weitgehend seien, dass sie zum Abbruch der Verhandlungen und Selbstständigkeitserklärung der Slowakei führen können. Ungarn habe in Prag erklären lassen, dass es an der Slowakei desinteressiert sei, dagegen die Lösung der Karpato-Ukraine-Frage als lebenswichtig bezeichnet. Adab 4, S198, Stern. Im englischen Unterhaus begründete Kriegsminister Horribilis den neuen Wehrhaushalt. Er machte umfangreiche Ausführungen über die Aufrüstung und erklärte UA, dass 19 Divisionen zur Unterstützung Frankreichs zur Verfügung ständen. Er schloss mit einer Erklärung, dass jede Bedrohung der Lebensinteressen Frankreichs, von welcher Seite sie auch kommen möge, den sofortigen Beistand UN-Syris-Landes nach sich ziehen müsse. Diese Erklärung über die Gemeinsamkeit unserer Interessen mit Frankreich ist von größerer Bedeutung als jedwede frühere Erklärung. Sie legt uns die Verpflichtung auf, Pläne und Vorbereitungen für die Verwendung unserer Feldstreitkräfte in gewissen Fällen auszuarbeiten. Besprechungen zwischen uns und Frankreich haben uns in dieser Hinsicht zwar nicht gebunden, aber wenn man vorsichtig ist, muss man für alle Möglichkeiten gewappnet sein. Sollten wir in einen Krieg verwickelt werden, so wird unser Beitrag und die Art und Weise, wie wir ihn am besten leisten können, weder mit halbem Hersen noch unter Zugrundlegung irgendeiner Theorie der beschränkten Haftung, DWB 2 Nummer 246, gegeben werden. Stern. Der frühere Marineminister Duff Cooper regte die Bildung einer fremden Legion mit der Begründung an, dass die Emigranten vor Hass brennen und daher 26. März 1939 den Wunsch hätten, das schwerste Unrecht, das man ihnen angetan hätte, zu rächen. DWB 2 Nummer 246, Stern. So fantasiert zum Beispiel der Sozialdemokratische Informationsdienst, eine in Paris herausgegebene Emigrantenzeitung, Nummer 45, Januar 1940, S35 Siv. 6. Die Clique, um Tissot insbesondere, bezog ihre Weisungen vorzugsweise aus Wien. Als ihre diplomatischen Unterhändler am 7. und 8. März in Berlin weilten, offiziell, um eine Anleihe vom Reich zu erlangen, waren alle Vorbereitungen zur Lostrennung von Prag schon getroffen. Als diese Delegation am 9. von Berlin zurückreiste, brachte sie zwar keine Anleihe mit, wohl aber die deutsche Zusage, die Lostrennung der Slowakei zu unterstützen. Noch auf der Rückreise der slowakischen Unterhändler wurde am 9. März in Wien festgelegt, sofort loszuschlagen. Die Prager Regierung wurde von dieser Aktion jedoch noch in den Nachtstunden durch den polnisch orientierten Minister Sidor unterrichtet. Sie setzte sich sofort mit Berlin in Verbindung, um, ähnlich wie im Januar anlässlich der Wirren in der Karpato-Ukraine, die deutsche Einwilligung zur Entsendung von tschechischen Truppen und Polizeikräften in die Slowakei einzuholen. Und hier kommt der Höhepunkt des Provokateurspiels: Berlin erteilt seine Zustimmung und gibt zu verstehen, die Wiener Parteistellen hätten ihre Vollmachten überschritten. Das in den frühen Morgenstunden des 10. März, des gleichen Tages, an dem die Bereitstellung und der Aufmarsch der deutschen Okkupationstruppen begann, Stern. Der französische Außenminister Barnett empfing Marschall Pétain als neuen Botschafter bei der Regierung Franco, übergab ihm den Wortlaut des Abkommens Böhrer-Jordaner und sagte ihm, das Hauptanliegen ihrer Mission besteht darin, im Kriegsfall die Unterstützung Spaniens zu erreichen und es in jedem Falle daran, Barnett, S-169, zu hindern, sich unseren Gegnern anzuschließen. Stern. Der amerikanische Bundessenat nahm den Vorschlag an, die Luftwaffe der Bundesarmee auf 6.000 Flugzeuge zu vermehren. Dazu erklärte der Republikaner Frazier, die Vereinigten Staaten seien für das augenblickliche internationale Rüstungsfieber wesentlich verantwortlich, weil Amerika den Kellogg-Pakt nicht beachtet habe. Nach der Unterzeichnung dieses Paktes habe Amerika seine Aufwendungen für die Armee und Flotte unaufhörlich vermehrt und baute die größten Schlachtschiffe. 27. Er fragte, ob Amerika diese größte Armee und Flotte wirklich für Verteidigungszwecke benötige und ob Amerika tatsächlich Flugzeuge und Schiffe mit 1.000 Meilen Aktionsradius brauche, da die Möglichkeit eines Angriffes auf die Vereinigten Staaten nicht gegeben sei. Backreis 1939, S56, Stern. Über die Außenpolitik der Vereinigten Staaten erstattet der polnische Botschafter Graf Potocki aus Washington einen ausführlichen Bericht an seine Regierung. Ein Vergleich der Berichte Potockis mit denjenigen des deutschen Geschäftsträgers zeigt, dass sie zu gleichen Ergebnissen bei der Betrachtung der politischen Lage kamen. DB, Nummer 3, Stern. Lord Halifax ist mit dem Besuch des polnischen Außenministers Beck in den ersten Tagen des April einverstanden. Die Kolonialfrage sei jedoch eine, die er mit Beck nicht besprechen wolle, denn zwischen England und Polen gäbe es keine Kolonialfrage. Er beauftragt den britischen Botschafter in Warschau, dies Beck vorsichtig und deutlich klar zu machen. DBFP 4, Nummer 189, Stern. In einem Telegramm teilt KNARD Lord Halifax mit, dass die deutsch-polnischen Minderheitenbesprechungen ergebnislos abgebrochen seien und noch kein Datum für die Wiederaufnahme vorgesehen wäre. Nach den Bemerkungen, die von Mitgliedern des polnischen Außenministeriums hierzu gemacht wurden, scheint es klar zu sein, dass die polnische Regierung sich erfolgreich um alle peinlichen Fragen herumgedrückt hat, welche von den deutschen Unterhändlern in Berlin erhoben worden sind, und dass die Gespräche nicht zu konkreten Ergebnissen geführt haben. DBFP 4, Nummer 191, Stern. In einer Aufzeichnung des Gesandten Eisenlohr zur Frage der jüdischen Auswanderung heißt es, die beiden Probleme, die zur Ermöglichung einer organisierten Massenauswanderung der Juden aus Deutschland vom Ausland gelöst werden müssen, nämlich die Nachweisung von Siedlungsgebieten und die Errichtung einer ausländischen Finanzkommission, sind bereits in Angriff genommen worden. England und Amerika schicken 4 Kommissionen aus, um die Siedlungsmöglichkeiten in Britisch- und Niederländisch-Guyana und Nordrhodesien sowie in San Domingo und auf den Philippinen zu prüfen. Die Verhandlungen über die Bildung eines Komitees von amerikanischen und britischen Bankiers, die mit vorwiegend jüdischem Gelde arbeiten würden, sind, ADAPV, S790, im Gange. 28. Donnerstag, 9. März 1939 um 17 Uhr rief der tschechoslowakische Außenminister Qualkowski den deutschen Geschäftsträger zu sich und teilte ihm mit, dass seiner Regierung von slowakischer Seite erklärt worden sei, dass bei der Pressburger Regierung durch die Berichterstattung der slowakischen Minister Durkanski und Prozinski über ihre Berliner-Reise, insbesondere über ihren Empfang durch Generalfeldmarschall Göring, der Eindruck entstanden sei, als ob das Reich nur dann bereit sei, der Slowakei Wirtschaftshilfe zu leisten, wenn diese ihre staatliche Unabhängigkeit erkläre. Auf die Frage, ob dem Geschäftsträger etwas davon bekannt sei, erwiderte dieser, dass er in keiner Weise über diese Berliner Besprechungen unterrichtet sei, dass aber zweifellos ein Missverständnis vorliege. Auch müsste er davon Kenntnis haben, wenn die Reichsregierung den Wunsch besäße, die Slowakei von Prag loszutrennen. Qualkowski meinte, er halte es für durchaus möglich, dass die slowakischen Minister schon Äußerungen bewusst oder unbewusst falsch ausgelegt hätten. Er bete, in Berlin vertraulich festzustellen, ob tatsächlich bei den Besprechungen die Lostrennung der Slowakei als Vorbedingung für eine Wirtschaftshilfe erörtert worden sei und ob das Reich überhaupt eine Entwicklung in dieser Richtung wünsche. Falls Berlin eine unabhängige Slowakei wolle, so werde sich Prag mit einer solchen Lösung abfinden müssen. Der Geschäftsträger empfahl Herrn Qualkowski, sich am besten direkt bei der Regierung in Pressburg über die Berliner Besprechung zu unterrichten. Auf die nochmalige Bitte, ihm möglichst umgehend einen vertraulichen Bescheid zu verschaffen, sagte der Geschäftsträger, dass dies schon aus technischen Gründen kaum möglich sei. Da der Geschäftsträger in seinem telegrafischen Bericht über dieses Gespräch Sprachregelung erbat, ordnete der Reichsaußenminister an, dass keine Antwort erteilt würde. Adab 4, S 200f, Stern. Etwa zur gleichen Zeit sprach der Vertreter des tschechischen Gesandten in Berlin im Auswärtigen Amt vor und erwähnte verschiedene Gerüchte über eine angeblich bevorstehende Besetzung der Resttschechei und Verselbstständigung der Slowakei und Karpato-Ukraine. Von Herrn Altenburg wurde erwidert, dass ihm nichts von diesen Gerüchten bekannt sei. Adab 4, S 201, Stern. Offensichtlich ermutigt durch diese betonte Distanzierung der Reichsregierung von den tschechisch-slowakischen Auseinandersetzungen, ließ sich der Ministerpräsident Beran ein Dekret durch den Staatspräsidenten Hacher ausstellen, wonach der slowakische Ministerpräsident Messenger Tissöl, der Außenminister Durkanski und zwei weitere Minister für abgesetzt erklärt wurden. An Tissöls Stelle wurde der bisherige 29. Schulminister Josef Sivák zum Ministerpräsidenten ernannt. Über große Teile der Slowakei wurde das Standrecht verhängt und Pressburg gegen den erbitterten Widerstand der Halinka-Garde durch tschechisches Militär besetzt. Zahlreiche Politiker wurden verhaftet, die Halinka-Garde und die Selbstschutzabteilung der Karpatendeutschen Partei entwaffnet. Backreis 1939, S 58, Stern. Zur Frage der Hintergründe des tschechischen Vorgehens gegen die Slowakei schreibt der frühere deutsche Generalkonsul in Pressburg, Ernst von Druffel, in der Zeitschrift Das historisch-politische Buch, Göttingen 1962, Heft 1, zitiert in A. von Ribbentrop, Verschwörung gegen den Frieden, S. 301, was ereignete sich im Prager Ministerrat vom 9. März 1939, der den verbandländischen Beschluss fasste, die slowakische Regierung mit Gewalt abzusetzen. Wusste die Prager Regierung nicht, dass diese mit militärischen Bewegungen im Vorfeld von Wien verbundene Maßnahme, auf die Reichsregierung als schroffe Provokation wirken musste? Welcher Einfluss setzte es durch, trotzdem dieses Risiko einzugehen, obwohl die Hauptträger der Verantwortung, Hacha, Beran und Qualkowski, als ruhige Politiker bekannt waren? Fühlte man sich durch das geringe Aufsehen ermutigt, das wenige Tage zuvor eine ähnliche Aktion in der Karpato-Ukraine in Deutschland und in der Weltöffentlichkeit erregt hatte? War die Aktion auf lange Sicht geplant? Stern. Lange, bevor ich diese Ausführungen gelesen hatte, war mir der Verdacht gekommen, dass hinter den Auseinandersetzungen fremde Kräfte am Werk gewesen sein mussten. Leider musste ich meine Versuche, mir hierüber Aufklärung zu verschaffen, wegen unüberwindlicher materieller Schwierigkeiten einstellen. Eine bei den seinerzeitigen Vorkommnissen an höchster Stelle beteiligte Persönlichkeit gab folgende Information: Die Aktion Prags im März 1939 gegen die Slowakei war schon früher vorbereitet, und man wartete nur auf den günstigen Moment, um sie durchzuführen. E. Beneš hat, als er sein Präsidentenamt aufgegeben hatte, in Bezug auf die Slowakei ausdrücklich erklärt: Heute geht es nicht um diese oder andere Konzessionen, nämlich zugunsten der Slowakei. Aus den Briefen und Instruktionen, die Beneš aus London noch im Jahre 1938 und Anfang 1939 nach Prag schickte, ist ersichtlich, dass er an die Restitution des alten Zustandes auch in der Slowakei gedacht hat. Und aus dem Buche von Dr. Ladislav K. Feierabend, V. La Techtru Republiki, New York 1961, geht klar hervor, dass die Tschechen in der Richtung entsprechende Vorbereitungen getroffen haben. Sie waren entschlossen, Hitler alle gewünschten Konzessionen zu machen, nur um die Slowakei auch weiter beherrschen zu können. Brief an den Verfasser vom 18.03.1962. Stern. Der deutsche Botschafter V. Moltke berichtet aus Warschau, dass er mit Außenminister Beck eine Unterredung hatte, in der er ihn auf das offensichtliche Sympathisieren der Polizei mit den Demonstranten verwiesen habe sowie darauf, dass ein höherer polnischer Offizier diese Demonstration als durchaus berechtigt bezeichnet habe. Diese beiden Feststellungen und andere Beurteilungen hätten gezeigt, wie schmal die Basis sei, auf der in Polen die Verständigungspolitik betrieben werde. Man könne sich auch nicht wundern, wenn sich die Stimmung gegen Deutschland dauernd verschlechtere, denn die Presse höre nicht auf, zu hetzen. Noch schlimmer sei die Agitation des Westverbandes. Herr Beck sei über die Ausführungen betroffen gewesen und habe nochmals erklärt, wie sehr er die Vorfälle vor der Botschaft bedauert hätte. Er gab das Versagen der Polizei zu. Die Gründe für die Verschlechterung der Stimmung während der letzten Monate sehe er hauptsächlich in der karpato-ukrainischen Frage, da man Deutschland die Schuld zuschiebe, dass es nicht zu einer gemeinsamen polnisch-ungarischen Grenze gekommen sei. Er habe darauf verwiesen, dass dieser Behauptung durch die klaren Erklärungen von Berchtesgaden der Boden entzogen worden wäre und es nun an der Zeit sei, etwas gegen, DWB 2, Nummer 155, die Brunnenvergiftung zu unternehmen. Stern weder von der Regierung der letzten Jahre noch vom Senator Hasbach, Vertreter der Volksdeutschen, führte bei der Budgetdebatte im Senat aus, so haben wir uns jahrelang in dieser Atmosphäre der Anfeindung und des Hasses hingeschleppt und polnischen Volke her eine Besserung unserer Lage erfahren. Die innenpolitische Konstellation war immer gegen uns. Agrarreform haben uns die Namenslisten der drei letzten Jahre getroffen. Im Schulwesen haben wir keinen Aufbau zu verzeichnen, sondern einen weiteren Abbau zu beklagen. Das Grenzzonengesetz hat nicht nur Ausweisungen in weit über 100 Fällen zur Folge gehabt, sondern es bedroht auch den Abgang des größten Teils der deutschen Bauern in den Westgebieten. Zu keiner Zeit seit dem Bestehen der Republik hat es so viele Verhaftungen und Verurteilungen gegeben, von denen nicht nur wir Deutschen überzeugt sind, dass sie weniger aus der Staatsnotwendigkeit als aus der allgemeinen Atmosphäre geboren sind, die uns Deutschen unfreund härter als die früheren Jahreslisten der Lich ist. Wir sind keine Eindringlinge, und wir sind keine fremde Agentur, wir verlangen keine Privilegien und keine Gastgeschenke, sondern nur unser gutes Recht. Wir wissen sehr wohl, dass es in der Hand der Regierung liegt, die ihr bekannte Not des Deutschtums in Polen zu beseitigen, die Gesetze ohne politische Voreingenommenheit anzuwenden und der gemeingefährlichen Verleumdungskampagne eines großen Teiles der polnischen Presse radikal ein Ende zu machen. 31. März 1939 Hasbach schloss mit zwei Appellen, einen an die Senatoren und an das polnische Volk, hört endlich damit auf, Hass zwischen zwei Völker zu sehen und den zweiten an die Regierung. Sie möge sich freimachen von all den Einflüssen chauvinistischer Kreise, die eine Einigung zwischen uns verhindern wollen und von ihr eine Beschränkung der Rechte der Volksgruppe verlangen. Bierschenk, S. 313f, Stern nach Emrys Hughes, Churchill ein Mann in seinem Widerspruch, S. 160, notierte Churchill mit sichtlicher Zustimmung, dass M. A. Chamberlain der Sowjetbotschaft in London einen Besuch abgestattet und damit erneut das Interesse bekundet hat. Dass Großbritannien der Steigerung des Handels und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Russland entgegenbringt. Wir sollten daher die Ereignisse in Osteuropa und die wachsende Stärke der USA voll Hoffnung als weitere Garantien gegen einen Niederbruch der Zivilisation in diesem Jahr betrachten. Sternbotschafter Henderson führt in einem Brief an Sir Cadogan aus, man hört im Meer noch wilde Geschichten von Angriffen in verschiedene Richtungen, aber offen gestanden, ich glaube kein Wort davon. Solange wir ruhig fortfahren mit unseren eigenen Verteidigungsvorbereitungen, wird meiner Meinung nach alles gut sein. Ich glaube, die Deutschen wünschen den Frieden sehr, aber es ist gerade so gut, die Versuchung auszuschließen. Ich wünschte, wir könnten ein wenig ruhiger wieder aufrüsten, aber ich vermute, die Demokratie ist ein Riegel dagegen. Die Menschen in England stehen zu sehr unter dem Eindruck, dass Deutschland den Krieg wünscht und denken daher, dass wir sehr laut über unsere Vorbereitungen reden müssen, um dem zu begegnen. Persönlich denke ich, dass jetzt zu viel Nachdruck Schaden bringt und nur die Deutschen zu dem Glauben bringt, dass wir sie nach alliiertem angreifen wollen, DBFP 7, Anhang 9, S. 633, Sternbotschafter Henderson macht in einem Bericht an Lord Halifax über die politische Lage und vermutlichen Absichten Hitlers so interessante grundsätzliche Ausführungen, dass sie trotz ihrer Länge fast vollständig in DB, Nummer 4, aufgenommen wurden. Stern in einer Unterhaltung, die der polnische Botschafter Graf Rakczynski in London mit Herrn Hudson, dem parlamentarischen Sekretär für den Außenhandel hatte, 32. März 1939 die britische Regierung sei entschlossen, von keinem Europäer verhehlte letzterer nicht seine Überzeugung, dass die ganze grundsätzliche Anstrengung Englands von dem Gesichtspunkt geleitet sei, sich der deutschen Drohung entgegenzustellen sehen mag zurückzuweichen und auf seinen Besitzstand nicht zugunsten des deutschen Reiches zu verzichten. Das bedeute jedoch nicht, dass Großbritannien Deutschland den ersten Platz streitig machen wolle, den es aus natürlichen, geopolitischen Gründen und so weiter auf einigen mitteleuropäischen Märkten innehabe. DWB 3, Nummer 10, Stern der russische Botschafter in London führte in einer Unterredung mit M.R. Butler vom Foreign Office folgendes aus, er hätte ein Gespräch mit dem Handelsminister Hudson gehabt, aber alles das, was er gesagt habe, sei zu schön, um wahr zu sein. Butler meinte in seinem Bericht, dass der Botschafter sehr argwöhnisch hinsichtlich der britischen Annäherungsversuche sei und ernstlich gefragt habe, ob dieser Wunsch aufrichtig wäre. Er könne nicht glauben, dass Freundschaft mit Russland einen Bestandteil der Verständigungspolitik des Premierministers bedeute, dem er sehr, DBFP 4, Nummer 194, misstraue. Stern in seinem eigenen Bericht an Lord Halifax erwähnt M.R. Hudson, dass der russische Botschafter Maisky seiner Überzeugung Ausdruck gegeben habe, dass das britische Empire unfähig wäre, sich gegen eine deutsche Aggression zur Wehr zu setzen, selbst mit der Unterstützung Frankreichs, wenn es nicht die Mitarbeit Russlands hätte. Darauf habe er erwidert, dass ich im Gegenteil dächte, es hätte in diesem Lande in den letzten Wochen eine große Veränderung der öffentlichen Meinung gegeben, dass unsere Rüstung sich rapide vermehrte und dass die Öffentlichkeit als Ganzes entschlossen wäre, sich gegen deutsche Ansprüche zur Wehr zu setzen, natürlich in Verbindung mit Frankreich, und dass wir hinsichtlich des endgültigen Ausganges eines bewaffneten Konfliktes zuversichtlich wären, wenn auch die DBFP 4, Nummer 193, Verluste und Leiden groß sein würden. Stern Anfang März ließ die große Londoner Presse im Gegensatz zu der bis zu dieser Stunde gezeigten Haltung eine ausgesprochen optimistische Beurteilung der außenpolitischen Lage erkennen. Jeder Beobachter konnte beim Lesen der Blätter feststellen, dass die überaus zuversichtlichen Berichte auf Fundamenten standen, die einen gemeinsamen Baumeister gehabt haben mussten. Es wurde von der Wahrscheinlichkeit eines diplomatischen Ausgleichs zwischen Italien und Frankreich gesprochen, von einer bevorstehenden langen Friedensperiode, von der Möglichkeit einer Rüstungsbegrenzungskonferenz und so weiter. Die Beweisführung für den damals über GI Stern 33, 10. März 1939 rasch entkommenden Stimmungsumschwung in den Blättern war fast gleichlautend. Als Quelle dieser Informationen stellte sich schon bald der erste Minister selber heraus. Er hatte am Abend des 9. März die diplomatischen Korrespondenten der führenden Londoner Blätter in sein Amtszimmer im Parlament gebeten und ihnen mitgeteilt, die englische Regierung habe allen Grund für die Annahme, dass der italienisch-französische Konflikt um Tunis, den Suez-Kanal und die Djibouti-Eisenbahn auf diplomatischem Wege beigelegt werden könne und dass die Möglichkeit eines militärischen Zusammenstoßes dieser beiden Länder entfernter sei denn je. Es kam im Zusammenhang mit dieser Darstellung des ersten Ministers auch das GI-Rücht auf, Mussolini habe Daladier in einer Not den Beginn diplomatischer Verhandlungen vorgeschlagen, ein Gerücht, das später nicht aufrechterhalten werden, aus Antonius, der Krieg vor dem Kriege, S217-218, konnte Stern der sozialdemokratische Informationsdienst Nummer 45 eine deutschsprachige Emigrantenzeitung macht hierzu folgende Ausführungen, diese Erklärungen waren umso auffälliger, als sie, gezeichnet, von den verschiedenen und parlamentarischen Korrespondenten, absatzweise wörtlich und buchstäblich identisch waren, ein bisher unbekanntes Phänomen in der englischen Presse. Die Erklärung war der Presse von Chamberlain persönlich übergeben worden, und zwar ohne vorherige Konsultation von Halifax, der sehr erbittert darauf reagiert haben soll. Professor Hoggan schreibt zu diesem Komplex, Halifax war sich einer herannahenden Krise bewusst, aber fest entschlossen, ihr in wohlberechneter, seinen Absichten dienender Weise zu begegnen. Die der Regierung nahestehenden Blätter, wie die Times in London, wurden angewiesen, von der Verbreitung alarmierender Berichte abzusehen und einen optimistischen und beruhigenden Ausblick auf das gegenwärtige Geschehen zu geben. Die führenden Regierungssprecher sollten sich positiver und persönlicher Äußerungen befleißigen. Die Panikmache der Regierung, die im Januar 1939 kurz vor ihrem Höhepunkt stand, dürfte zeitweilig in den Hintergrund treten. Halifax wollte auf diese Weise die britische Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Hitler seine Pfeile aus heiterem Himmel abgeschossen hatte, als der unvermeidliche Höhepunkt der Tschechenkrise gekommen war. Thomas Jones, A Diary with Let Ends, 1931-1950, London 1954, 429, History of the Times Stern, BD 4, New York 1952, 959, Hoggan, S331, Freitag den 10. März 1939 der deutsche Geschäftsträger telefonierte 9:40 aus Prag, nach Angabe von Kwalkowski seien die Verhandlungen gescheitert, weil die Slowaken keine Zusicherungen zu geben wünschten, auf eine Unabhängigkeitserklärung der Slowakei, falls dies erforderlich erscheinen sollte, zu verzichten, auch nicht bereit waren, Zusicherungen darüber zu geben, dass eine Propagandatätigkeit für die Unabhängig 34 Kreit der Slowakei im Land eingestellt würde. Diese Begründung muss unwahrscheinlich klingen, nachdem man den Slowaken nach früheren Ausführungen die Erklärung der Unabhängigkeit freigestellt hatte. Der Geschäftsträger erklärte noch, dass Hacha nach der neuen tschechoslowakischen Verfassung zur Absetzung der Landesregierung befugt gewesen sei, was von anderer Seite bestritten wurde. Der Geschäftsträger wurde gebeten, die entsprechenden Bestimmungen sofort zu schicken. Adab 4, S202f, Stern, welche Folgen dieser Staatsstreich für das völkische Leben der Slowakei haben sollte, trat bereits im Laufe des 10. März klar hervor, die in vorderster Linie stehenden Vertreter der HLNKID Tuka, Cernak, Mach und viele andere wurden in Haft genommen und nach Mähren gebracht, der Sicherheitsdienst von Tschechen übernommen, die man durch Armbinden in den slowakischen Nationalfarben zu tarnen versuchte. Die HLNK-Garde in Pressburg und fast allen größeren Städten, teilweise oder gänzlich entwaffnet, politisch missliebige Staatsbeamte wieder in ihre Funktion eingesetzt, der Eisenbahn- und Nachrichtenverkehr mit dem Deutschen Reich unterbrochen kurz, das Verwaltungssystem der Septembertage 1938 trat in vollem Umfange von neuem in Wirksamkeit. Die Führung der Regierung wurde formell dem auf dem Wege nach Rom zur Papstkrönung befindlichen Kultusminister Sivak übergeben. Als dieser indes diese Zumutung telegrafisch ablehnte, gab es für Sidor keinen anderen Ausweg mehr, er selbst musste hervortreten und das Werk der antislowakischen Prager Kräfte, das er heimlich gefördert hatte, Nunmehr auch offen mit seinem und Teplanskis Namen decken, Präsident Tisöl hatte sich bereits am Spätnachmittag auf seine Landfahre in der mittleren Westslowakei begeben, nachdem er vorher den Justizminister Dr. Durkanski beauftragt hatte, die Lage in seinem Namen mit den zuständigen Reichsstellen zu besprechen. Durkanski begab sich sofort nach Wien und hielt eine Rundfunkansprache an das slowakische Volk, in welcher er einen kurzen Überblick über die Vorgeschichte der Ereignisse gab und namentlich das Verfassungswidrige des Vorgehens Berans und Sidl scharf und klar herausstellte, der Rejbal, zur jüngsten Entwicklung der slowakischen Frage, BD 9, Nummer 2 der Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Minister Stern, der französische Gesandte in Prag, Herr Delacroix, berichtet seiner Regierung über die Vorfälle in der Slowakei, nach mir aus Pressburg zugekommenen Nachrichten scheint die Zentralregierung bis jetzt, trotz der dort herrschenden lebhaften Gärung, Herr in der Lage zu sein. Die Militärbehörden haben unter dem Oberbefehl eines angeblich aus Prag gesandten Generals die Macht völlig in der Hand. Es wird gemeldet, dass einige Einheiten der Halinka-Garde versucht hätten, einen 35. März 1939 gewissen Widerstand zu leisten. Sie sollen aber in Schach gehalten worden sein. Nach den heute Vormittag meinem englischen Kollegen von Herrn Kwalkowski gemachten Angaben glaubt das Prager Kabinett mit Bestimmtheit, im Innern die Oberhand zu behalten. In Bezug auf die deutsche Haltung war dem Außenminister noch nichts bekannt. Nach Gerüchten sollen deutsche Truppenansammlungen in der Nähe der Südgrenze Mährens und der Tschechoslowakei stattfinden. Übrigens würden für den Augenblick diese Gerüchte eher als ein Anzeichen dafür ausgelegt, dass Deutschland durch eine Einschüchterungsmaßnahme die von seinen Agenten herbeigeführte Lage ausnützen und einen Druck ausüben will, um seine Herrschaft über die Tschechoslowakei auszudehnen, FGB Nummer 53, Stern. Der englische Gesandte Newton in Prag berichtete Lord Halifax, dass ihm Außenminister Kwalkowski hinsichtlich der slowakischen Krise gesagt habe, dass es seit einiger Zeit unter der Führung von Durkanski und Procinci eine beharrliche Propaganda für völlige Unabhängigkeit der Slowakei unter soweit notwendig deutschem Schutz gegeben habe. Er hätte aber keinen Grund zu glauben, dass diese Propaganda vom Reich oder von der deutschen Minderheit inspiriert wurde. Diese Propaganda könnte bald zu ernsten Unruhen geführt haben, so dass die Zentralregierung, als die slowakische Regierung kürzlich Anträge stellte, in denen von finanzieller Unterstützung seitens Prag die Rede war und auch von der Ernennung einer Anzahl von slowakischen Offizieren, die nur in der Slowakei dienen sollten, DBFP 4, Nummer 200, dies ablehnte. Sternbotschafter Ken ARD in Warschau teilte Lord Halifax mit, dass Außenminister Beck wissen wollte, welche Themen bei seinem Besuch in London diskutiert werden sollten. Er habe ihm sagen lassen, dass er an eine Tour de Horizon und eine Unterhaltung über die Judenfrage und Danzig denke, öftlich, noch Rohstoffe und Auswanderung, aber keinesfalls Kolonien. DBFP 4, Nummer 196, Sternsen, der englische Innenminister Sir Samuel Hoare ergänzte in einer Rede vor der konservativen Vereinigung in London den von Chamberlain am Vortage eingeleiteten Versuch, eine Friedenswelle zu propagieren, indem er einen 5-Jahres-Friedensplan ankündigte. Drei Diktatoren und die Ministerpräsidenten von England und Frankreich könnten, wenn sie die Stimmung der Völker richtig zu nützen wüssten, Europa von dem Albdruck des Krieges befreien und ein goldenes Zeitalter schaffen. Die Wiederaufrüstung solle nur den Sinn haben, England auf den gleichen Stand der Verteidigung zu setzen, wie ihn die anderen Großmächte, bis damit die volle Gleichberechtigung erreicht sei. 36. März 1939 zur gleichen Zeit berichteten die englischen Zeitungen von den beabsichtigten Reisen des Handelsministers Stanley und Staatssekretärs Hudson nach Berlin, Warschau und Moskau und von Verhandlungen zwischen deutschen und englischen Industriellen. Namiö, S86, Stern. Obwohl die britische Regierung durch ihre Vertreter in Berlin und Prag genauestem über die tschechoslowakische Krise unterrichtet war, versicherte die ihr nahestehende Times, die europäische Lage sei ruhig. Lord Halifax schrieb an Ministerpräsident Chamberlain folgenden Brief: Ich fürchte, dass die Publizität, die den Hoffnungen auf baldigen Fortschritt in der Abrüstung gegeben wurde, in Deutschland zu diesem Zeitpunkt keine gute Wirkung für uns haben wird. Sie werden ermutigt werden zu denken, dass wir die starke Belastung spüren etc., und der gute Effekt, den das bis jetzt von Ihnen aufrechterhaltene Gleichgewicht zwischen Aufrüstung und Friedensbemühungen gemacht hat, ist zu unserem Nachteil gekippt. Ich weiß nicht, ob Sie ein vor 2 oder 3 Tagen von Pearls aus Rom gekommenes Telegramm gesehen haben, worin über eine Unterredung seines Militärattaches mit dem Deutschen berichtet wird, der die Filing, The Life of Chamberlain, S397, gleiche Feststellung andeutete. Stern. Ein weiteres interessantes Echo der Ausführungen Chamberlains berichtet Robert E. Sherwood in seinem Werk The White House Papers of Harry L. Hopkins mit folgenden Ausführungen auf Seite 76, Anfang März 1939 fühlte sich Hopkins immer noch erschöpft von jenem Grippinfall und war gern bereit, eine Einladung Bernard Barracks anzunehmen, einige Tage auf dessen Plantage bei Georgetown in Südcarolina zu verbringen. Es war ein wundervolles, riesiges Besitztum in subtropischer Vegetation und über allem die heiter gelassene Weisheit, das überwältigende Prestige und das unerschütterliche Selbstvertrauen des Besitzers. Hopkins konnte bei der Pflege seiner politischen Beziehungen nichts Besseres tun, als Bernard Barracks Rat und Zuspruch, und vor allem seine Unterstützung, zu suchen, eines Mannes, der länger als irgendeiner seit Thomas Jefferson den Ruf eines Seniorstaatsmannes Nummer 1 gewahrt hat. Aber als Hopkins bei ihm weilte, war Baruch wenig geneigt, den heimischen politischen Aussichten oder wirtschaftlichen Angelegenheiten viel Aufmerksamkeit zu schenken. Seine Sorge galt dem wachsenden Unheil, das sich im Ausland zähmelte. Am 9. März hatte Neville Chamberlain geäußert, die Aussichten in den internationalen Angelegenheiten seien beruhigend. Baruch spottete über diesen Optimismus und stimmte mit Überzeugung seinem Freunde Winston Churchill zu, der ihm gesagt hatte, der Krieg kommt sehr bald. Wir werden in ihn verwickelt werden, und ihr, die Vereinigten Staaten, ebenfalls. Baruch sprach mit Hobbs 37. 10. März 1939 Kins über die Lage, wie sie wirklich war, wie er sie ein Jahr vorher in Europa beobachtet und privat im Roosevelt auseinandergesetzt hatte, er sprach von der Menge irreführender Informationen, die unsere amtlichen Vertreter in Europa gesammelt und übermittelt hatten, er sprach von dem kläglichen Stand unserer mangelhaften Rüstung und den Maßnahmen, die man im Ersten Weltkrieg getroffen hatte, um die Probleme der Produktion zu lösen. Jahre später sagte Baruch, ich glaube, Harry brauchte ziemlich lange Zeit, bis er begriff, wie eng wir mit Europa und Asien verflochten waren, aber sobald er es begriffen, war er sogleich dafür, alle Kräfte aufzubieten und er setzte hinzu, Harry hatte wenig Lust, mir zuzuhören, aber ich ließ nicht locker. Nach einer anderen Übersetzung soll Hopkins noch gesagt haben, Sie, Baruch, werden die Sache drüben machen, aber ich werde hier aufpassen, I will be on the sidelines over here. Stern Hermann Göring sagte in Nürnberg über seinen Anteil an der Protektoratslösung aus, Anfang März kam überraschend ein Kurier des Führers mit einem Brief an mich, in dem er mir mitteilte, dass die Entwicklung in der Tschechoslowakei eine derartige sei, dass es für ihn sträflich gehandelt wäre, würde er dieser Entwicklung weiteren Lauf lassen. Sie würde zu einer drohenden Gefahr für Deutschland, und er sei deshalb entschlossen, die Frage nunmehr so zu lösen, dass er die Tschechoslowakei als weiteren Gefahrenherd inmitten Deutschlands ausschließe und dass er deshalb an, IMTBD 9, S 339, eine Besetzung denke. In dieser Zeit war ich in Sanremo sehr viel mit Engländern zusammen gewesen. Ich hatte erkannt, dass man dort nach München sich damit abgefunden hatte, und das auch befriedigend fand, aber ein weiteres Rühren an der Tschechoslowakei sehr große Erregung hervorrufen würde. Ich gab dem Kurier einen Brief mit, vielleicht befindet er sich unter den mehreren hundert Tonnen Papier, das die Anklagebehörde besitzt, ich würde auch verstehen, wenn sie ihn nicht vorlegt, es wäre für mich eine Entlastung. In diesem Brief teilte ich dem Führer diesen Standpunkt mit, und schrieb ihm ungefähr dem Sinne nach, dass, wenn jetzt dieses geschehe, das eine sehr starke Desavouierung des englischen Premierministers Chamberlain wäre. Ich glaube kaum, dass er das durchstehen könnte, und es würde dann vielleicht M.R. Churchill kommen, und seine Einstellung zu Deutschland kenne er ja. Zum Zweiten würde man das nicht verstehen, weil man gerade erst die Angelegenheit zur allgemeinen Befriedigung geklärt habe. Drittens glaubte ich, ihn beruhigen zu können in folgendem, ich glaubte, dass das, jetzt durch Besetzung und Gefahrenmomente ausschalten wollte, auf etwas, was er längerem Weg gehen könnte, unter völliger Schonung all der Momente, die sowohl die Tschechoslowakei als auch die anderen in Erregung bringen könnte, nämlich 38. 10. März 1939. Ich war davon überzeugt, dass, nachdem das Sudetenland abgetrennt war, und Österreich auch ein Bestandteil Deutschlands war, eine wirtschaftliche Durchdringung der Tschechoslowakei nur ein Problem der Zeit sein würde, das heißt, meine Hoffnung ging dahin, durch stärkste Bindung der wirtschaftlichen Interessen schließlich zu einer Verkehrs-, Zoll- und Währungsunion und zwar aus gegenseitigem gemeinsamem Interesse der Wirtschaft heraus zu gelangen. Sei dies aber der Fall, so sei auch politisch eine souveräne Tschechoslowakei so stark an Deutschland und mit Deutschland interessiert, dass ich glaubte, dass ein Gefahrenmoment dann nicht mehr auftreten könnte. Wenn aber die Slowakei die Selbstständigkeitsbestrebungen in starkem Maße zum Ausdruck bringt, so brauchten wir dem ja keineswegs entgegentreten, im Gegenteil, man könne dies unterstützen, denn selbstverständlich sei dann eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft und damit Durchdringung noch sehr viel näher herangerückt, wie im umgekehrten Fall, weil, wenn die Slowakei sich trennte, dann beide Länder wirtschaftlich so stark auf Deutschland angewiesen seien, dass man beide Länder wirtschaftlich aufs engste an Deutschland interessieren und fesseln könnte. Mit diesem Brief, ich habe ihn sinngemäß zusammengefasst, ging der Kurier zurück. Stern über den Stand der deutsch-italienischen Generalstabsbesprechungen teilte Staatssekretär V. Weizsäcker Botschafter V. Mackensen mit, dass der Reichsaußenminister mit Genehmigung Adolf Hitlers dem Generalobersten Keitel mitgeteilt habe, nunmehr könnten Besprechungen in die Wege geleitet werden. Der deutsche Militärattaché würde dementsprechend unterrichtet werden. Adab 4, S 512, Stern Czarnöhö trägt zu dieser Frage in sein Tagebuch, der Duce war von einem Bericht ad Olikos sehr beeindruckt, der im Wesentlichen zwei Dinge bestätigt, erstens, dass der Führer die Solidarität mit Italien in stärkstem Maße empfindet und bereit ist, mit uns zu marschieren, zweitens, dass das deutsche Volk geschlossen hinter dem Führer steht, jedoch jede Kriegsgefahr beseitigt gesehen wünscht. Das deutsche Volk ist ein militärisches, kein kriegerisches Volk. Gibt den Deutschen viele Würste, Butter, Bier und einen Volkswagen, dann hat es keine Lust mehr, sich den Bauch durchlöchern zu lassen, bemerkt der Duce dazu. Stern Stalin sagte in seiner Rede vor dem 18. Kongress der Kommunistischen Partei UA folgendes: Kennzeichnend ist der Lärm, den die englische, französische und nordamerikanische Presse wegen der Sowjetukraine erhoben. Die Vertreter dieser Presse schrien 39/11. März 1939 sich heiser, dass die Deutschen gegen die Sowjetukraine marschieren, dass sie gegenwärtig die sogenannte Karpato-Ukraine in Händen haben, die etwa 700.000 Einwohner zählt, und dass die Deutschen nicht später als im Frühling dieses Jahres den Anschluss der Sowjetukraine mit mehr als 30 Millionen Einwohnern an die sogenannte Karpato-Ukraine vollziehen werden, als ob dieser verdächtige Lärm den Zweck hatte, bei der Sowjetunion Wut gegen Deutschland zu erregen, die Atmosphäre zu vergiften und einen Konflikt mit Deutschland zu provozieren, ohne dass dazu sichtbare Gründe vorliegen. Es hat den Anschein, noch kennzeichnender ist es, dass gewisse Politiker und Pressevertreter in Europa und in den Vereinigten Staaten, die in Erwartung eines Feldzuges gegen die Sowjetukraine die Geduld verloren haben, selber dazu übergehen, die wahren Hintergründe der Nichteinmischungspolitik zu enthüllen. Sie erklären gerade eher aus und schreiben es schwarz auf weiß, dass sie von den Deutschen schwer enttäuscht seien, da diese, anstatt weiter nach Osten, gegen die Sowjetunion, vorzustoßen, sich man höre nur nach Westen wandten und Kolonien verlangen. Es könnte angenommen werden, man hätte den Deutschen Gebiet der Tschechoslowakei als Kaufpreis für die Verpflichtung gegeben, den Krieg gegen die Sowjetunion zu beginnen, dass sich aber die Deutschen nunmehr weigern, den Wechsel einzulösen und den Gläubigern die Türe weisen. Samstag, den 11. März 1939. Inzwischen verschärfte sich die Lage in der Slowakei, weil die tschechischen Truppen in allen größeren Orten die Postämter und Bahnhöfe besetzten und es zu Zusammenstößen zwischen der tschechischen Exekutive und der Halinka-Garde kam, die ihre Kundgebungen gegen die tschechischen Eingriffe fortsetzte. Der neue Regierungschef Sidel traf, von zahlreichen tschechischen Militärs begleitet, in Pressburg ein, um die Macht zu übernehmen. Der Stabschef der Halinka-Garde legte ihm die Frage vor, ob nach seiner Ansicht ein selbstständiges slowakisches Leben möglich sei, wenn sich die Slowakei in einer irgendwie gearteten Abhängigkeit von Prag befinde. Er antwortete hierauf, dass die Ausrufung eines selbstständigen slowakischen Staates eine Sache sei, an der er sich niemals beteiligen könne, sondern er würde sich in dieser Hinsicht völlig passiv verhalten. Dr. Rejbal, zur jüngsten Entwicklung der slowakischen Frage, BD 9, Nummer 2 der Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, durch diese Vorgänge alarmiert, beschloss Adolf Hitler zu handeln und schickte zunächst, um sich zu orientieren, seinen Vertrauten, den Staatssekretär Kepler, nach Wien. Darüber berichtete dieser bei seiner Vernehmung in Nürnberg, WSTPR BD 38, S 19987 F. Adolf Hitler teilt mir mit, dass Gauleiter Bürkel ohne Auftrag und Befugnis Verhandlungen mit slowakischen Herren geführt habe. Er habe ihm verboten, diese Verhandlungen irgendwie fortzusetzen. Ich solle durch einen Besuch in Press 40 11. März 1939 Bürk die Angelegenheit klären und mir die notfalls mit ihm in Verbindung setzen. In Wien würde ich von Bürkel und Sissinquart am Flugplatz erwartet werden. Ich fand sie erst in der Wohnung des Gauleiters Bürkel. Sie begrüßten mir die außerordentlich schlecht, gaben mir kaum irgendwelche Auskünfte und waren in schlechter Stimmung. Sie sagten dann, ihre ganze Arbeit sei zwecklos geworden, weil sie auf Geheiß des Führers jede weitere Handlung hätten einstellen müssen, und inzwischen seien die Fälle weggeschwommen und es hätte gar keinen Sinn, dass ich nach Wien gekommen sei und es hätte noch weniger Sinn, dass ich nach Pressburg weiterfahre. Bürkel rief dann Hitler an und berichtete ihm das Gleiche. Hitler wurde ziemlich unwillig und gab mir dann am Telefon die offizielle Weisung, trotz allem nach Pressburg zu fahren, um mir die dort an Ort und Stelle zu orientieren. Er wünsche, dass Bürkel und Sis mitfahren, aber wenn sie dazu nicht bereit seien, sollte ich allein nach Pressburg fahren. Ich habe mich dann dort angemeldet. Es war ja spät in der Nacht, und wir fuhren dann zu dritt nach Pressburg, wo wir zwischen 2 und 3 Uhr eintrafen. Sidor, der ja 2 Tage zuvor zum Ministerpräsidenten ernannt worden war, empfing uns, aber ich merkte sofort, dass er gar kein Bedürfnis hatte, mit uns zu verhandeln. Die Sache lag offensichtlich so, dass er erkannt hatte, dass sein Amt, das er von Prag erhalten hatte, nicht von langer Dauer sein würde. Er hatte daher Wege beschritten, um die Selbstständigkeit zu erklären und suchte durch Bürkel Rückendeckung im Reich, und als Bürkel infolge des Verbots des Führers nicht in der Lage war, seinen Wünschen zu entsprechen und ihm keine Antwort geben konnte, hat er sich offensichtlich wieder Prag zugewandt. Ich erkannte dies insbesondere daraus, dass er auch angeordnet hatte, dass das Präsidium des slowakischen Landtags im Gegensatz zum Landtagsbeschluss doch nach Prag zur Vereidigung fahren sollte. Ich habe aus vielen Ereignissen den Eindruck bekommen, dass Sidor eine große wendige Persönlichkeit war. Auf die Frage seines Verteidigers bestätigte Kepler, dass die Verhandlungen mit Sidor erfolglos gewesen seien und dass er keine weiteren Verhandlungen in Pressburg geführt habe. Er habe lediglich Dr. Wiesenmeier in Pressburg zurückgelassen, damit dieser ihn über die dortigen Ereignisse informiere. Er selbst sei noch in derselben Nacht nach Wien zurückgefahren. Sein ganzer Aufenthalt in Pressburg habe nur 1,5 Stunden gedauert. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass, wie auch Sissinquart in Nürnberg ausdrücklich betonte, keine 5 deutsche Generale in Begleitung der 3 Herren Warren, die später der englische Gesandte Newton in seinem Bericht vom 21.03. an die englische Regierung behauptete. Aussage Sissingkwart V10.06.1946 IMT BD 15S693, Sternbotschafter Henderson schreibt in seinem Bericht an Lord Halifax, eine UN-erfreuliche Tatsache, der man ins Auge sehen muss, ist, dass keine Lösung des 41.11. März 1939 Tschechischen Problems etwas wert sein wird, wenn sie nicht die Zustimmung der deutschen Regierung hat, und im Interesse der Tschechen selbst wird es daher der beste Kurs sein, der deutschen Regierung die Initiative zu überlassen. Land entscheidet, dass eine gewaltsame Intervention nötig ist, würde die wahrscheinliche Aktion sein, die Demarkationslinie zwischen Böhmen und der Slowakei zu besetzen und dann die zwei Regierungen aufzufordern, sich seinem Schiedsspruch zu unterwerfen. Wenn die Tschechen dies zu vermeiden wünschen, würde ihr klügster Kurs sein, entweder vor einem solchen Schritt einen Schiedsspruch anzustreben, oder ihre eigenen Truppen aus der Slowakei abzuziehen. Aber ich zweifle, dass Herr Hitler schon einen Entschluss gefasst hat, und ich halte es daher für höchstfalls deutsch wünschenswert, dass während des Wochenendes im Ausland nichts gesagt oder veröffentlicht werden sollte, was ihn reizen wird, eine Aktion zu beschleunigen, DBFP 4, Nummer 203, Stern M.A. Newton, der englische Gesandte in Prag teilt Lord Halifax mit, dass Dr. Durkanski in einer Rundfunksendung aus Wien das slowakische Volk aufgefordert habe, den Tschechen Widerstand zu leisten. Diese hätten kein Recht, sich in slowakische Angelegenheiten einzumischen, und indem sie die gesetzlichen Vertreter der slowakischen Nation absetzten, hätten sie die Verfassung verletzt. Die Tschechen wollten die Slowakei und ihr Volk für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Slowakei würde für ihre Rechte kämpfen, und in diesem Kampf könne sie auf die Unterstützung des großen Freundes der Slowakei rechnen, das ist Deutschland. DBFP 4, Nummer 208, die Stern gibt es hier noch keinen. In einem weiteren Telegramm führte Newton aus, schlüssigen Beweis einer deutschen Absicht, den Staat zu spalten, und die in gewissen Kreisen einschließlich der französischen Gesandtschaft vertretene Ansicht ist, dass die Politik des Reiches bis jetzt nicht über die Absicht hinausgeht, die Tschechoslowakei schwach zu halten. Eine unabhängige Slowakei unter deutschem Schutz dürfte nach allem mehr ein Passivposten als ein Aktivposten sein, und die Politik Wiens dürfte von Berlin nur geduldet, aber nicht geteilt sein. DBFP 4, Nummer 212, Stern. Der englische Botschafter Phipps teilt aus Paris mit, dass die heute eingegangene Antwort der französischen Regierung das Einverständnis mit den englischen Vorschlägen erklärt und vorschlägt, dass die Gespräche am 15. in London beginnen. Die französische Delegation unter General Lelongesetz würde 6 Offiziere umfassen. DBFP 4, Nummer 204, 42.11. März 1939. Inzwischen hatten in Berlin die Kreise um Staatssekretär Weizsäcker aus der Beorderung Keplers nach Wien und dem verstärkten Nachrichtenverkehr geschlossen, dass Hitler mit der Slowakei etwas plane und hatten diese Vermutungen auch ausgeplaudert, so dass sie an fremde Ohren gelangten. Diese Vermutungen wurden dann in der Memoirenliteratur nach dem Kriege zu feststehenden Plänen ausgeweitet. So behauptet zum Beispiel der Dolmetscher Dr. Paul Schmidt, ich war daher nicht überrascht, als ich wenige Tage vor dem 13. März erfuhr, dass der Einmarsch in das tschechische Gebiet auf die ersten Morgenstunden des 15. März festgesetzt sei. Schmidt, S436, bescheidener ist Herr Weizsäcker selbst, der in seinen Erinnerungen sagt, dass er auf seine Witterung angewiesen gewesen sei und am 11.3. aus Hitlers Versuch, einen slowakischen Hilferuf zu produzieren, auf dessen Absichten geschlossen habe. Weizsäcker, S216, in seiner Vernehmung in Nürnberg, WSTRPR Prat BD 22 S7832, drückt er sich noch unbestimmter aus, durch den Versuch Hitlers, einen slowakischen Hilferuf zu produzieren, muss aber dann zugeben, dass diplomatische Vorbereitungen überhaupt nicht getroffen waren. In einem Brief an den deutschen Botschafter in Rom bemerkt er, dass sich Herr V. Ribbentrop heute und morgen unsichtbar mache und er selbst auf höhere Weisung den Kontakt zu den hiesigen Diplomaten zu meiden suche, Adab 4, S512, was ihn aber nicht hindert in seiner Vernehmung zu behaupten, dass er aufgrund seines Eindrucks von diesem slowakischen Hilferuf, der offiziell gar nicht vorlag, die V., dem britischen Botschafter einen Hinweis gegeben habe, den dieser verstanden hätte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die englisch-französischen Vermutungen über diese Vorgänge noch fantasiereicher ausfielen. Stern. Der polnische Außenminister Beck erklärte im Auswärtigen Ausschuss des Senats, durch das Gebiet der Slowakei geht ein für den polnischen Staat sehr wichtiger Weg, auf dem unser Staat seit Jahrhunderten Fühlung mit anderen Völkern sucht, ob es sich nun um wirtschaftliche oder kulturelle Verbindungen handelt oder um Zusammenarbeit bei der Gestaltung der polnischen Verhältnisse in diesem Gebiet. Anerkennend äußerte er sich über das Wachsen des Nationalgefühls der Slowaken. Stern. Der Duce ließ durch Botschafter Attoliko mitteilen, dass er mit dem baldigen Beginn von Generalstabsbesprechungen in Innsbruck einverstanden sei. Adab 4S513, Stern 43, 12. März 1939. In der Sitzung des Handelspolitischen Ausschusses wurde bekannt gegeben, dass den Russen der für Lieferungen vorgesehene Kredit von 300 Millionen Mark nicht gegeben werden könne, weil die deutsche Wirtschaft durch bestimmte innere Aufgaben überbeansprucht sei. Der Abbruch der Kreditverhandlungen sei außerordentlich bedauerlich und deshalb sollten den Russen gegenüber diese nicht als völlig abgebrochen, sondern dilatorisch weitergeführt werden. Adab 4S553, Sonntag, den 12. März 1939. In der Nacht berichteten der deutsche Geschäftsträger und Militärtag 4 aus Prag, dass die Regierung Sicherheit der innenpolitischen Lage in Presse- und Rundfunk- und Sprachregelung gegenüber den auswärtigen Vertretern vortäusche, dass die Haltung der Tschechen ruhig sei, dass militärische Transporte und Polizeitransporte in Richtung Slowakei andauerten. Auch gegenüber Mereschostrau würden polnische militärische und polizeiliche Verstärkungen gemeldet, desgleichen eine Verstärkung an der ungarischen Grenze. Adab 4S 205, Sternmeldungen der Abwehr ergaben für den frühen Morgen, dass das in und um Pressburg befindliche Infanterieregiment verstärkt sei, dass die Spitze der 4. motorisierten Division unweit Pressburg festgestellt sei, dass die Ungarn sich vor den Räumen der Ostslowakei und der Karpato-Ukraine versammelten und dass die Polen jetzt in und vor dem Olsa-Gebiet zwei Divisionen stehen hätten. Adab 4S 205, Stern, Adab BD 4S 207, am Morgen teilte Kepler nach einer Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes telefonisch aus Wien mit, die Situation sei nach seiner Ansicht nach ziemlich verkorkst. Nach seinem Eindruck wären die beiden hohen Herren, Seyss-Inquart und Bürkel, den Leuten drüben aufgesessen. Sido sei anscheinend von den Tschechen bestochen, mit ihm sei nichts zu machen. In Pressburg herrsche zurzeit Ruhe. Es würde ziemlich schwierig sein, neue Ansatzpunkte zu gewinnen. Er, Kepler, bliebe auf Weisung des Herrn Reichsaußenministers vorläufig in Wien. Ergänzend hierzu bemerkt er in seiner Vernehmung, dass er kurz danach aus Berlin die Weisung bekommen habe, nicht nach Berlin zurückzukehren, da er viel Leid eine entsprechende Persönlichkeit, deren Name ihm nicht genannt worden sei, von Wien nach Berlin geleiten müsse. Ergänzend hierzu bemerkt er in Stern.